So, hallo, einen schönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Veranstaltung Der Iran nach der Wahl von der Jugendinitiative gegen Antisemitismus und Rassismus in Kooperation mit Stop the Bomb. Noch ganz kurz, heute Abend sollte eigentlich der Vortrag zu Rassismus und Wertgesetz stattfinden. Wir haben uns aber aufgrund der aktuellen Lage im Iran entschlossen, das etwas hinten anzustellen. Der wird sicherlich auch noch folgen in den nächsten Monaten. Aber wir empfanden es so und unser Referent auch, dass das Thema der Iran nach der Wahl jetzt einfach im Moment präsenter ist und wahrscheinlich auch für viele jetzt im Moment interessanter ist. Ich begrüße ganz recht herzlich Stefan Griegert. Stefan Griegert ist Lehrbeauftragter an der Uni Wien für Politikwissenschaften, ist Mitinitiator des Bündnisses Stop the Bomb und ja, des Mitherausgeber des schönen Buches, was ihr da vorne kaufen könnt, auch heute ganz billig, der Iran, Analyse einer Diktatur. Ja, dann würde ich direkt an dich übergeben und wünsche einen schönen, interessanten Abend. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte und vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, es ging sowohl von den Veranstaltungen als auch von mir selber aus, dass wir einfach mal das Thema des Vortrags umgeworfen haben. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendjemand noch da ist, der eigentlich wegen dem Thema Rassismus und Wertgesetz gekommen ist. Ist das der Fall? Also ist irgendwie völlig überrascht davon, dass es jetzt um den Iran geht und nicht ums Wertgesetz. Das ist gut, wenn das nicht der Fall ist. Ansonsten in Bezug auf den Rassismus, du hast schon gesagt, das wird vielleicht nochmal nachgeholt werden. Ansonsten kann man da, wenn da jemand irgendwie ein maßgebliches Interesse hat und irgendwas wissen will, im Anschluss an die Veranstaltung gerne irgendwelche Literaturtipps geben. Also nicht, dass da irgendjemand völlig enttäuscht nach Hause geht, weil jetzt überhaupt nicht von Rassismus und Wertgesetz die Rede war. Der Grund, warum wir das Thema so kurzfristig umgeschmissen haben, ist Ihnen und euch ja wahrscheinlich vollkommen einsichtig. Es ist relativ selten, dass Geschehnisse, die außerhalb Deutschlands und außerhalb Europas stattfinden, auf sämtlichen Titelseiten der deutschen und auch der österreichischen Tageszeitungen verhandelt werden. Im Augenblick ist das aber so der Fall und natürlich völlig zu Recht, denn das, was im Augenblick im Iran passiert, hat, das soll nicht übertrieben pathetisch oder so klingen, aber es hat tatsächlich welthistorische Bedeutung, was dort gerade passiert. Die Frage also, was daraus entstehen wird, aus diesen Protesten, die ja nun seit einigen Tagen schon im Iran laufen, kann niemand vorhersagen. Und das macht die Sache so einerseits interessant, andererseits hoffnungsstimmend und nochmal andererseits aber auch ausgesprochen bedrohlich in gewisser Weise. Bevor ich unmittelbar zu dieser Protestbewegung was sage und der ganz aktuellen Situation, die sich da in, eben nicht nur in Teheran, sondern inzwischen in allen großen Städten im Iran darstellt, würde ich gerne ein paar Sätze verlieren über den Charakter des iranischen Regimes. Ich denke nämlich, wenn man die Berichterstattung in den deutschsprachigen Medien in den letzten Tagen verfolgt hat, kriegt man wieder mal ein relativ falsches Bild von dem iranischen Regime. Es wird ja, also ich meine, ich glaube, ich muss nicht groß nacherzählen, was in den letzten Tagen passiert ist. Also es gab Präsidentschaftswahlen, kurz nach Schließung der Wahllokale hat einer der vier Kandidaten, Mousavi, für sich reklamiert, dass er die Wahl gewonnen hätte. Kurz darauf hat das Innenministerium im Iran bekannt gegeben, dass der bisherige Amtsinhaber Mahmoud Ahmadinejad die Wahl gewonnen hätte und der eigentlich starke Mann im Iran, ich sage dann noch was zu den einzelnen Funktionen, nämlich der oberste geistliche Führer Ali Khamenei hat daraufhin offiziell Ahmadinejad zum Wahlsieg gratuliert. Der Chef der Revolutionsgarden, also der paramilitärischen Einheiten, die sozusagen das sowohl ideologische als auch militärische Schild des Regimes sind, haben gesagt, jeder, der gegen dieses Ergebnis demonstriert, muss mit harschen Konsequenzen rechnen. Das alles hat aber nicht die Leute davon abgehalten, eben trotzdem massenhaft auf die Straßen zu gehen. Und obwohl auch Mousavi, also dieser vermeintliche Reformkandidat, dazu aufgerufen hat, nicht auf die Straßen zu gehen anfänglich, haben die Leute das trotzdem gemacht. Mittlerweile hat Mousavi sich dann da selber auf diesen Demonstrationen gezeigt. Wahrscheinlich haben das die meisten von Ihnen und euch eh mitverfolgt. Um nun aber nicht den Fehler zu machen, der meiner Meinung nach in der europäischen Medienberichterstattung gemacht wird, und nämlich diesen Mousavi einfach als einen Reformer darzustellen und so zu tun, als wenn sich alles grundlegend ändern würde im Iran, wenn jetzt diese Wahl zum Beispiel annulliert würde und stattdessen Mousavi Präsident würde, würde ich gern einleitend ein paar Worte zum Charakter dieses Regimes sagen und dabei versuchen zu verdeutlichen, inwiefern das eine Fehlannahme ist, dass diese unterschiedlichen Fraktionen, die im iranischen politischen System existieren, sich inhaltlich maßgeblich widersprechen würden. Was meine ich mit unterschiedlichen Fraktionen? Es gibt, im Augenblick polarisiert sich das ziemlich und man sagt so, ja gut, es gibt den Ahmadinejad, das ist ein Hardliner, ein Konservativer, und auf der anderen Seite gibt es Mousavi, das sei ein Reformer. Im Allgemeinen gibt es noch eine weitergehendere Unterscheidung. Man spricht einerseits von den konservativen Hardlinern. Normalerweise wird jemand wie der oberste geistliche Führer Ali Khamenei darunter gerechnet. Dann spricht man von revolutionären Islamisten. Damit wird in der Regel jemand wie Ahmadinejad gemeint und große Teile der Revolutionsgarden. Dann soll es angebliche Moderate geben. Es wird hoffentlich deutlich, warum ich immer angebliche sage. Da werden solche Leute drunter gerechnet wie Rafsanjani, der ebenfalls 8 Jahre Präsident war im Iran und der heute Mousavi unterstützt und der nach wie vor einer der einflussreichsten Männer im Iran ist, gleichzeitig Multimillionär, Milliardär, sagen einige. Und dann gibt es noch sogenannte liberale Reformer. Das war bisher immer war der bekannteste Mohammed Khatami, der nach Rafsanjani dann auch 8 Jahre Präsident war. Und heute wird dieser Herr Mousavi als so ein Reformer verkauft. Warum sage ich nur die ganze Zeit sogenannte angebliche Moderate und Reformer? Wenn man jemanden wie Mousavi als Oppositionellen verkauft, ist das im Prinzip ein schlechter Witz. Mousavi war einer der Revolutionäre im islamischen Sinne im Iran der ersten Stunde. Mousavi hat 1979 mit Khomeini und den ganzen anderen maßgeblichen Führern, späteren Führern der Islamischen Republik Iran, die Revolution mitgetragen. Er war in den 80er Jahren, in der Zeit des Iran-Irak-Krieges, also der Krieg, der kurz nach der Revolution dann von Saddam Hussein vom Zaun gebrochen wurde, war ja nicht irgendwo in der Versenkung verschwunden, sondern er war Ministerpräsident im Iran. Er hat die Kriegswirtschaft im Iran organisiert und in dieser Zeit sind mehrere 10.000 Oppositionelle im Iran ermordet worden. Ja, in der Zeit, wo der Mann Ministerpräsident war. Er ist danach auch nicht völlig aus der Politik verschwunden, wie man dann häufig lesen kann. Also viele sagen so, ja, damals, das mag schon sein, da war er irgendwie mit involviert in die Verbrechen. Er war nicht irgendwie involviert, er war verantwortlich für die Ermordung von mehreren 10.000 Oppositionellen. Das stimmt aber auch nicht, dass er aus der Politik verschwunden wäre. Er ist bis heute Mitglied, eines der führenden Mitglieder im Rat für islamische Kultur. Die Aufgabe dieses Rates ist es, die iranische Gesellschaft, wie es dann heißt, vom westlichen Einfluss zu reinigen und die Grundprinzipien der Islamischen Republik Iran aufrechtzuerhalten. Und das geht auch gar nicht anders, dass das natürlich ein Vertreter der Islamischen Republik Iran und ihrer Grundwerte ist. Ansonsten könnte so jemand gar nicht bei den iranischen Präsidentschaftswahlen kandidieren. Das sind keine Wahlen, wo irgendwie jeder Iraner sagen könnte, wenn er genügend politische Unterstützung hat, hier, ich kandidiere mal, ich will jetzt was anders machen, Ahmadinejad mag ich nicht und die anderen Kandidaten auch nicht, also mache ich das, organisiere mich politisch und so. Sondern das läuft ein bisschen anders. Es gibt Leute, die in irgendeiner Art und Weise politisch im Rahmen der Islamischen Republik Iran aktiv sind und die melden sich zur Präsidentschaftswahl an und dann gibt es die eigentliche politische Macht im Iran, die nämlich einerseits aus dem obersten geistlichen Führer und zweitens aus dem sogenannten Wächterrat besteht, beides Institutionen, die überhaupt keine demokratische Legitimation haben, die niemals gewählt werden. Ja. Und diese Leute bestimmen darüber, ob wer von diesen Kandidaten nun tatsächlich bei der Präsidentschaftswahl antreten kann. Das ist genau das gleiche Verfahren, was auch bei den iranischen Parlamentswahlen angewendet wird. Es gibt auch ein sogenanntes Parlament, also ein Pseudoparlament, das Majlis. Auch da ist es so, dass vorher sämtliche Kandidaten für diese Parlamentswahlen einer Art inhaltlichem Screening unterzogen werden, eben von dem Wächterrat und dem obersten geistlichen Führer. Und nur jene Kandidaten, die quasi den Koscher-Stempel von, also würden die das nicht nennen, die inhaltliche Genehmigung bekommen vom Wächterrat und vom obersten geistlichen Führer, dort zu kandidieren, bekommen das. In der Realität heißt das, bei Wahlen zum Parlament werden mehrere tausend Kandidaten vorher ausgeschlossen und ausgesiebt. Bei den Präsidentschaftswahlen jetzt sind ungefähr 450 Kandidaten überhaupt nicht zur Wahl zugelassen worden. Man hat genau 4 Kandidaten dann erlaubt, überhaupt bei diesen Wahlen anzutreten. Und diese 4 Kandidaten, da ist also vollkommen klar, dass die eigentlichen Herrscher im Iran, also der oberste geistliche Führer und der Wächterrat, dass die natürlich diese Leute als Vertreter der Islamischen Republik Iran sehen und die Grundwerte, also sich sicher sind, dass diese Leute niemals die Grundlagen dieser Islamischen Republik in Iran in Frage stellen werden. Was sind also die Grundlagen dieser Islamischen Republik Iran? Man müsste das immer in Anführungszeichen setzen, weil das ist eine Islamische Republik ohne republikanischen Geist. Ja, das ist eine islamische Diktatur, die gewisse demokratische Elemente integriert hat, um sich eine gewisse Legitimität zu verschaffen. Also das ist nicht eine Diktatur, wie man sie zum Beispiel aus dem Irak von Saddam Hussein kannte. Da gab es einen ganz monolithischen Machtblock, ein Machtzentrum, von dem ausgehend die komplette Gesellschaft in brachialer Gewalt quasi in Schach gehalten wurde. Im Iran ist das anders. Da die eigentlich Herrschenden, also die, ich habe es schon 20 Mal gesagt, der oberste geistliche Führer und der Wächterrat, die haben eine Art System von Checks and Balances organisiert, von einem sehr komplizierten Institutionengeflecht, die auch dann in permanenter Konkurrenz miteinander stehen. Letzten Endes wird aber dieser permanente Konflikt, der dort ausagiert wird, vermittelt und auch entschieden, immer von den Leuten, die tatsächlich das Sagen haben. Und dadurch erweist sich dieses Regime auch als flexibler und vermutlich sogar als überlebensfähiger, als eine vollkommen starre Diktatur, weil es eben dadurch auch auf einen gewissen Rückhalt in Teilen der Bevölkerung zurückgreifen kann. Das ändert aber nichts daran, dass das selbstverständlich eine Diktatur ist. Zu den Grundlagen dieser Islamischen Republik gehören seit 1979 eben als oberstes politisches Prinzip die sogenannte Herrschaft der Rechtsgelehrten, Velayat-i Fiqh, wenn ich es richtig ausspreche. Eine Konzeption, die Khomeini im Exil entworfen hat, die einmalig ist in der bisherigen auch islamistischen Lehre. Ja, das ist eine originäre Idee von Khomeini gewesen. Der hat das quasi erfunden und hat damit begründet, warum er nach der Revolution schlicht und einfach der Herrscher ist. Und zwar bis zu seinem Tod. Ja, dass er niemals abgewählt werden kann, weil es ist nun mal Gottes Wille, dass Velayat-i Fiqh herrscht, also die Herrschaft der Rechtsgelehrten. Das heißt, die Herrschaft von ihm und seinem Wächterrat. Das gilt bis heute. Keiner von irgendwelchen Kandidaten, wenn sie zur Parlamentswahl antreten oder der Präsidentschaftskandidaten, stellt das in Frage und niemand kann das in Frage stellen. Die nächste Grundlage ist, im Iran gilt seit 1979 die Scharia, also das islamische Recht. Und auch das stellt niemand von diesen Präsidentschaftskandidaten, auch Mousavi, nicht in Frage. Und diese Scharia ist es, die eine systematische Diskriminierung von Frauen beinhaltet. Das ist die Scharia, die grauenhafte Körperstrafen vorschreibt, die im Iran noch exekutiert werden, Steinigung von Frauen zum Beispiel. Es ist die Scharia, was von keinem dieser Kandidaten, egal wie moderat, reformorientiert oder was auch immer in Frage gestellt wird, diese Scharia sieht die Todesstrafe für Homosexualität zum Beispiel vor. Auch das ist kein totes Recht im Iran, sondern das wird vollstreckt. Seit 1979 sind über 4000 Menschen allein deswegen hingerichtet worden, weil man gesagt hat, die sind homosexuell oder es werden homosexuelle Handlungen nachgesagt. Um das nur zu illustrieren, also dass es für sowas niemanden wie Ahmadinejad braucht, Mohammed Khatami, der große Hoffnungsgeber der Reformbewegung, der vom Westen immer als der tolle Ansprechpartner dargestellt wurde, der legitimiert die Todesstrafe für Homosexuelle ganz explizit. Der hat, und zwar nicht nur im Iran, wenn er irgendwelche Wahlreden hält, sondern auch im Westen. Er war einmal vortragsweise in den USA, hat dort einen Vortrag an einer großen amerikanischen Universität, ich weiß nicht, ob Columbia oder also eine von wichtigen amerikanischen Universitäten gehalten, wurde darauf angesprochen, also kritisch angesprochen, wie ist das jetzt, weil er die ganze Zeit von Frieden, Gerechtigkeit, Versöhnung und so schönen Dingen geredet hat. Und dann hat mal jemand nachgefragt, was heißt das denn konkret? In Ihrem Land werden noch Homosexuelle hingerichtet, exekutiert, aus dem einfachen Grund, weil sie homosexuell sind. Und er hat gesagt, ja, selbstverständlich ist das so und das wird auch so bleiben, das sei aber keine Gewalt. Im Gegenteil, das sei eine legitime Selbstverteidigung der Gesellschaft gegen die Gewalt, die von den Homosexuellen ausgeht. Mit Gewalt ist einfach die Tatsache gemeint, dass wir homosexuell sind, weil das nämlich die Werte der Islamischen Republik zersetzt. Aufgrund dessen ist das also völlig legitim. So schauen die Reformkräfte in der Islamischen Republik Iran aus. Und das zeigt sich leider auch bei allen anderen Themen, die wir jetzt durchgehen können. Ebenfalls charakteristisch für diese Islamische Republik Iran ist, dass man seit 1979 ganz offen deklariert hat, dass die Grundwerte dieser Revolution keineswegs nur als nationalstaatliche Konzeption gedacht sind. Also das ist keine Revolution, die auf dem Iran beschränkt bleiben soll, sondern das ist eine Revolution, die letzten Endes einen globalen Herrschaftsanspruch anmeldet. Es gibt zahllose Zitate von Khomeini und auch von seinen Nachfolgern in diesem heute sehr günstig zu erwerbenden Buch. Haben wir eine Reihe von diesen Zitaten zusammengetragen. Also um das halbwegs kurz zu halten, verweise ich da jetzt manchmal nur einfach auf dieses sehr kostengünstige Buch. Ich fahre morgen wieder nach Wien, ich will die nicht alle mitnehmen. Diese Revolution hat also letztendlich einen globalen Herrschaftsanspruch und das hat sich unter anderem auch darin geäußert, dass das iranische Regime, iranische Oppositionelle eben nicht nur im Iran verfolgt und verfolgt hat, sondern auf der ganzen Welt, insbesondere auch hier in Europa. In den 80ern und vor allem Anfang der 90er Jahre sind in fast allen europäischen Ländern Mordanschläge, also erfolgreiche, in Anführungszeichen, Mordanschläge auf iranische Oppositionelle verübt worden. Aber nicht nur das. Im ganzen Nahen Osten hat dieses Regime in allen anderen Ländern versucht, dschihadistische Milizen zu unterstützen, die in ihrem Sinne versucht haben, Umsturzversuche zu machen. Die sind in keinem arabischen Land erfolgreich gewesen. Das erfolgreichste mit dem Iran verbündete Miliz ist die Hisbollah im Libanon. Also eine Gruppierung, die vom Iran aufgebaut wurde, gegründet wurde, finanziert wird und mit Waffen beliefert wird bis heute. Und die also auch komplette Ideologie des iranischen Regimes heute teilt. Sei es die Vernichtungsforderungen und Drohungen gegenüber Israel, sei es diese Vorstellung dieses islamischen Tugendterrors in der eigenen Gesellschaft. Aber um nur diesen globalen Anspruch deutlich zu machen, das war keineswegs auch oft nur auf den Nahen Osten oder auf Europa beschränkt. Das iranische Regime hat gemeinsam mit der Hisbollah zum Beispiel auch Anschläge in Lateinamerika verübt, die bekanntesten und fürchterlichsten in Argentinien. Wir haben Anschläge auf jüdische Gemeindeeinrichtungen in Buenos Aires verübt. Also nicht mal, was schlimm genug wäre, auf die israelische Botschaft, sondern ganz bewusst auf das jüdische Gemeindezentrum in Buenos Aires. Ja. Diesem Anschlag sind über 80 Menschen zum Opfer gefallen, also es wurden 80 Menschen ermordet, mehrere hundert wurden verletzt. Und das war nicht die Aktion von irgendwelchen durchgeknallten Einzelgängern innerhalb dieses Regimes, sondern solche Anschläge werden von der obersten Staatsführung bis hin zum damaligen Staatspräsidenten, nämlich dem sogenannten Moderaten Rafsanjani, befehligt. Die argentinische Justiz hat Haftbefehle gegen Rafsanjani, gegen den damaligen Innenminister, den Außenminister, den Sicherheitsminister, also die Führung des iranischen Staates ausgestellt. Und auch hier in Deutschland gab es nach dem Anfang der 90er Jahre im Restaurant Mykonos in Berlin die Führer der Demokratischen Partei Kurdistan Iran ermordet wurden. Die deutsche Politik wollte das nicht weiter verfolgen. Die wollten nämlich ihre hervorragenden, sowohl ökonomischen als auch politischen Beziehungen zu diesem Verbrecherregime nicht aufs Spiel setzen. Aber die deutsche Justiz hat sich in dem Fall ausnahmsweise mal als sehr unabhängig erwiesen, hat ermittelt, hat jahrelang einen Prozess geführt, der dann auch zu einer Verurteilung geführt hat. Und die Begründung dieses Urteils liest sich wie eine politische Aufklärungsschrift. Dort wird auf hunderten von Seiten detailliert nachgewiesen, dass das Staatsterrorismus gewesen ist, dass also auch dieser Mordanschlag in Berlin von den obersten Spitzen des iranischen Staates, von Rafsanjani, von Velayati, von all diesen Leuten, mit denen Deutschland damals einen sogenannten kritischen Dialog geführt hat, befehligt wurde. Eine ähnliche Situation beim Atomprogramm. Dieses Nuklearprogramm, von dem inzwischen selbst El Baradei, der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, davon ausgeht, hat vor zwei Tagen ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, selbstverständlich strebt das iranische Regime nach Nuklearwaffen. Das ist also kein ziviles Nuklearprogramm, das ist ein Atomwaffenprogramm, was eine existenzielle Bedrohung für Israel ist, was aber auch eine Bedrohung für alle möglichen anderen Länder, auch die europäischen, ist. Auch bei diesem Atomprogramm gibt es keine großen Unterschiede zwischen irgendwelchen Reformern, irgendwelchen Hardlinern, irgendwelchen islamischen Revolutionären. Mousavi hat klipp und klar angekündigt, dass dieses Atomprogramm fortgeführt wird. Unter anderem in deutschen Zeiten, im Spiegel-Interview zum Beispiel, hat er das gesagt, aber auch in vielen anderen Stellungnahmen. Es war unter seiner Ministerpräsidentschaft, dass dieses Atomprogramm überhaupt aufgenommen wurde und dann hat man es 18 Jahre lang geheim gehalten. Was übrigens einer der besten Argumente dafür ist, dass es natürlich kein ziviles Atomprogramm ist, weil das bräuchte man nicht geheim halten. Vernichtung Israels, Vernichtungsdrohung gegenüber Israel. Auch das ist nichts, was irgendwie ein Spleen von Herrn Ahmadinejad ist, sondern auch das ist etwas seit 30 Jahren zum sozusagen ideologischen Kern dieses islamischen Regimes gehört. Nicht nur, dass jährlich auf den Militärparaden im Iran auf den Raketen Makbar Israel, also Tod Israel, draufsteht, sondern es gibt auch von all diesen unterschiedlichen Leuten, die ich dort erwähnt habe, ganz ähnlich lautende Äußerungen in Bezug auf Israel wie von Ahmadinejad. Ali Khamenei, der oberste geistliche Führer, also der Mann, der den Oberbefehl über die Armee hat, über die Pasdaran hat, der über die Zukunft des Nuklearprogramms bestimmt, der die Leitlinien für die Außen- und die Innenpolitik vorgibt, der hat mehrfach gesagt, Israel ist ein Krebsgeschwür, wir werden es niemals anerkennen und, Originalzitat Ali Khamenei, die einzige Lösung für das Nahostproblem ist die Vernichtung und Zerstörung des jüdischen Staates. Punkt. Rafsanjani hat darüber spekuliert, dass der Abwurf einer einzigen Atombombe über Tel Aviv das zionistische Problem lösen würde und dass es nicht abwegig sei, über so etwas zu spekulieren, selbst wenn das den Tod von Millionen Moslems einkalkulieren müsste, wenn man mit Gegenschlägen rechnet, das sei es quasi wert. Ja? Und er hat schon in den 60er Jahren in Schriften den Kampf gegen Israel zur heiligen Pflicht aller Moslems erklärt. Mohammed Khatami verteidigt nicht nur Holocaust-Leugner. Er hat nämlich, nachdem Roger Garaudy, einer der übelsten Holocaust-Leugner in Frankreich, angeklagt wurde, eine glühende Verteidigungsrede für Roger Garaudy veröffentlicht und hat gesagt, nein, hier, Meinungsfreiheit, wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, dass der nicht stattgefunden hat, der Holocaust und so. Aber auch von ihm gibt es ganz ähnlich lautende Formulierungen in Bezug auf Israel. Mohammed Khatami hat gesagt, das ist eine klaffende Wunde im Körper des Islams, eine Wunde, die giftiges und ansteckendes Blut verspritzt. Was macht man mit so einer Wunde? Also, es ist relativ eindeutig, worauf das hinausläuft. Wenn man irgendwelche Hoffnungen in Mousavi setzt, braucht man sich eigentlich nur die 8-jährige Präsidentschaft von Khatami anschauen. Und wenn man schon anfängt, über Reformer und sowas zu reden, dann ist Khatami noch viel eher einer, als Mousavi das heute ist. In der kompletten 8-jährigen Amtszeit von Khatami ist die Hisbollah weiter unterstützt und finanziert worden. Man ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass man das vielleicht irgendwann mal bleiben lassen sollte oder so, sondern das ist sogar noch ausgebaut worden, die Unterstützung, die Kooperation gegen weiter. Und nach Khatami sind haufenweise Zeitungen erst gegründet worden, weil viele Leute gedacht haben, okay, jetzt wird es leichter, es gibt eine Liberalisierung, man kann es mal versuchen. Nach den 8 Jahren sind in diesen 8 Jahren mehr Zeitungen geschlossen worden, als in der ganzen Zeit vorher. Vor ziemlich genau 10 Jahren, also Anfang Juli, jetzt sehe ich das jetzt zum 10. Mal, ist im Iran die Studierendenbewegung brutal niedergeschossen, also niedergeschlagen worden. Es sind hunderte Studierende verhaftet worden, mehrere tausend mussten ins Exil gehen, eine ganze Reihe sind ermordet worden, gefoltert worden, hingerichtet worden. Das war unter der Amtszeit von Mohammed Khatami. Entweder stand er also dahinter, oder, das ist auch im Iran nach wie vor unterstritten, oder er konnte schlicht und einfach nichts dagegen tun. Und diese beiden Sachen, um es abzukürzen, zeigen, dieses Regime ist nicht reformierbar. Erstens müssen alle Leute, die irgendwelche Ämter in diesem Regime annehmen, sowieso auf der Grundlage der Islamischen Republik stehen. Da gibt es dann doch gewisse Spielräume, was so innenpolitische Sachen angeht. Das ist auch einer der Gründe, warum halt dann Mousavi bei, glaube ich, jüngeren Leuten doch und glaube bei Frauen doch gewisse Hoffnungen geweckt hat. Mousavi hat niemals gesagt, hier, Schleierzwang wird abgeschafft. Das würde nicht gehen, weil das gehört zu den Grundlagen der Republik. Aber die Frage ist halt, wie scharf ahndet man irgendwie leicht verrutschte Kopftücher? Und da gibt es dann Unterschiede. Ne? Also wenn Ahmadinejad an der Macht ist, dann müssen Frauen halt fast täglich damit rechnen, dass sie von der sogenannten Sittenpolizei drangsaliert werden, vor allem außerhalb Teherans. Und unter Mousavi wäre das dann halt, müsste man alle halbe Jahre damit rechnen, dass dann sowas passiert. Ne? Also das ist so der Spielraum, der irgendwie existiert. Den Schleierzwang in Frage zu stellen und irgendwie zu sagen, Frauen sind gleichberechtigte Menschen, kein Mensch kommt auf die Idee, der irgendwie Funktionär dieser Islamischen Republik ist. Also erstens müssen alle auf Grundlage dieser Islamischen Republik stehen. Zweitens, selbst wenn es jemand wagen sollte, zu versuchen, in Ansätzen darüber hinauszugehen, hat er als Präsident oder in irgendeiner anderen Funktion letzten Endes überhaupt nicht die Macht. Der Wächterrat und der oberste geistliche Führer können jeden Erlass des Präsidenten einkassieren und sie können jedes Gesetz, was vom Parlament verabschiedet wird, schlicht und einfach für null und nichtig erklären, wenn sie sagen, das widerspricht den Grundwerten der Islamischen Republik Iran. Deswegen gibt es eine strukturelle Unreformierbarkeit dieses Regimes und wenn man möchte, dass sich langfristig dort etwas verändert, dass also all diese grauslichen Sachen, die ich da jetzt nur angedeutet habe, ja, Vernichtungsdrohung gegenüber Israel, Entwicklung von Nuklearwaffen, Todesurteile für Homosexuelle, systematische Diskriminierung und Verfolgung von emanzipierten Frauen, Unterstützung des internationalen Terrorismus, Verfolgung und Ermordung der Opposition. Ja, wie gesagt, 10.000 Oppositionelle sind hingerichtet worden, Millionen von Iranern sind ins Exil getrieben worden. Die Verfolgung der nationalen Minderheiten, 60% der Menschen, die im Iran leben, sind keine Perser, sondern also eigentlich bilden die nationalen Minderheiten sogar die Mehrheit im Iran. Und einige von denen kämpfen gegen das Regime, also mit Waffen seit 30 Jahren, die Kurden vor allem. Ja, also systematische Unterdrückung und Verfolgung der nationalen Minderheiten, Verfolgung von religiösen Minderheiten, insbesondere der Baha'i, die völlig entrechtet sind, die nicht studieren dürfen im Iran, deren Führung regelmäßig verhaftet wird. Wenn man will, dass all diese Sachen aufhören, dann reicht es bei Weitem nicht, dass irgendwie so ein etwas gemäßigterer, etwas reformorientierterer Mensch wie Mousavi an die Macht käme, sondern dafür ist es schlicht und einfach notwendig, dass dieses Regime gestürzt wird. Und damit komme ich sozusagen zu den ganz aktuellen auch gar nicht gucken, ich rede über ganz andere Dinge als das stehen. Damit komme ich zu der aktuellen Situation. Es ist einfach eine falsche Beschreibung, wenn man heute ständig in den Medien hört, 1 Million Unterstützer Mousavis sind in Teheran auf den Straßen. Wahrscheinlich sind knapp 1 Million auf den Straßen. Wie gesagt, inzwischen in allen anderen Städten, in Shiraz, in Tabriz, in Isfahan, gibt es auch Massendemonstrationen. Gerade heute haben wir Informationen aus Kleinstädten bekommen, wo auch Demonstrationen stattfinden und wo die Sicherheitskräfte bereits viel schärfer gegen die Leute vorgehen, also mit viel offenerer und brutalerer Gewalt als in den Großstädten, wo das immer noch so ein bisschen unter den Augen der Öffentlichkeit stattfindet. Das sind keineswegs alles Unterstützer von Mousavi. Natürlich ist es so, dass alle Leute, die dieses Regime von Grund auf hassen, die schon immer wollten, dass das überhaupt verschwindet, versuchen, diese Situation jetzt, diese quasi historische Chance, für sich irgendwie zu nutzen und das mit auf die Straßen zu tragen. Die können sich schlecht hinstellen in der augenblicklichen Situation und das rufen, was sie eigentlich rufen wollen, nämlich Makbar Jumhuri Islami, nieder mit der Islamischen Republik. Ja, das ist aber eigentlich ihr Programm. Wenn man das im Iran macht, dann werden die Revolutionsgarden schlicht und einfach das Feuer eröffnen. Und das heißt, in der augenblicklichen Situation müssen diese Leute sehr genau austarieren, wie sie es schaffen können, zu versuchen, das inhaltlich zu radikalisieren. Ja. Und auch ihren Mitdemonstrierenden, die es natürlich auch gibt, die halt große Hoffnungen in Mousavi setzen. Und es gibt ja einzelne Leute, die mit so Transparenten auf die Straße gehen. Wir sind keine Unruhestifter und so. Also die halt die wirklichen Anhänger von Mousavi sind und die wahrscheinlich wirklich auch nicht das Regime als solches in Frage stellen wollen. Denen versuchen klarzumachen, dass das keinen Sinn hat, was sie da probieren. Den Leuten klarzumachen zum Beispiel, dass man sagt, guckt, wir haben 8 Jahre Erfahrung mit Khatami gehabt. Das hat uns überhaupt kein Stück weitergebracht. Ja. Wenn ihr also wirklich ein Change wollt, eine wirkliche Verbesserung zum Ändern, dann ist es notwendig, dass es eine grundlegende Änderung gibt. Und wie gesagt, einerseits stimmt das sehr hoffnungsfroh, das sind die größten Demonstrationen im Iran, die es gibt seit 1979, seit der Islamischen Revolution, als der Schah gestürzt wurde. Einerseits stimmt dann das sehr hoffnungsfroh und andererseits, also sowohl ich als auch die ganzen Exil-Iraner, mit denen wir in dieser Kampagne Stop the Bomb, zu der ich da auch gleich noch ein bisschen was sage, zusammenarbeiten, das ist so, das geht im Minutentakt so rauf und runter. Mal ist man halbwegs euphorisch, mal ist man fürchterlich wütend, wenn man den Fernseher anschaltet und da so Schwachköpfe wie Peter Schollatour reden hört. Und oft ist es aber auch einfach eine extreme Angst, denn wir wissen alle, mit was für ein Regime wir es dort zu tun haben und welche Teile innerhalb dieses Regimes dann im Augenblick offensichtlich versuchen, nochmal eine Radikalisierung des Regimes hinzukriegen, dadurch, dass sie eine Art Militärputsch durchführen. Das ist alles natürlich ein bisschen spekulativ im Augenblick. In so einer Situation weiß man nicht genau, was da eigentlich passiert. Das Wahrscheinlichste scheint aber ja zu sein, dass das eigentlich der Versuch der Revolutionsgarden ist, die bisher herrschende Theokratie der Mullahs und der Ayatollahs abzulösen durch eine Art ideologisierter Militärdiktatur. Ja, was eine nochmalige Radikalisierung dieses Regimes bedeuten würde, was vor allem hinsichtlich des Nuklearprogramms nochmal katastrophale Auswirkungen hätte, weil diese Leute das noch viel stärker vorantreiben würden, weil denen vollkommen klar ist, es geht innenpolitisch, ja, wenn sie das jetzt zum Beispiel niederschlagen würden, wären sie innenpolitisch gefestigt und dann geht es um die außenpolitische Zuspitzung der Situation. Kein Mensch weiß, was dabei rauskommt. Was man sich aber eben sicher sein kann, ist, sobald diese Leute ihre Macht wirklich bedroht sehen, sind sie gewillt, alle ihnen zur Verfügung stehenden Machtmittel und Gewaltmittel einzusetzen. Das heißt, es ist möglich, dass das innerhalb weniger Tage oder innerhalb einiger Wochen in einem totalen Blutbad endet. Man kann das nicht wirklich vorhersagen und in Bezug auf die Zukunft würde ich auch sagen, man kann da wenig jetzt drüber reden, was das Wahrscheinlichste ist. Man kann eigentlich nur über seine eigenen Hoffnungen reden und die Hoffnung wäre eben genau, dass es doch funktioniert, das zu radikalisieren und dann mit viel weitergehenden Mitteln als Massendemonstrationen. Weil dieses Regime wird durch Massendemonstrationen, auch wenn sie tagelang anhalten, nicht aus dem Amt gejagt werden. Das müsste sich radikalisieren zu einem Generalstreik, letzten Endes zu sowas wie einer bewaffneten Volkserhebung. Das ist das Einzige, was letzten Endes gegen dieses Regime etwas auswirken wird. Und dann ist es aber trotzdem so, dass es eine offene und zwar gewalttätige Konfrontation geben wird. Und das bedeutet, diese Leute, egal wie das ausgeht, brauchen dringend internationale Unterstützung. Und zwar sowohl auf staatlicher Ebene. Alle westlichen Länder werden im Augenblick aufgefordert, erstens selbstverständlich diese Wahlen nicht anzuerkennen, klipp und klar zu sagen, sie werden das nicht anerkennen. Und zweitens nicht einfach eine Wiederholung dieser Wahlfarce zu fordern, sondern zu fordern, wir fordern freie, gleiche und gerechte Wahlen im Iran für ein souveränes Parlament. Das wäre sozusagen bereits die Revolution, wenn das stattfinden würde. Ja? Das wird das Regime nicht zulassen, aber das wäre die adäquate Position für westliche Staaten, dass sie sagen, die iranische Bevölkerung hat wenigstens das Ausmaß an Freiheit verdient, was in den europäischen oder in den westlichen Ländern existiert. Und zweitens brauchen diese Leute die Unterstützung dessen, was man, weiß ich nicht, in so einem Politologen in Deutschland Zivilgesellschaft oder so nennen würde. Ganz klassisch würde ich, ich komme aus der Linken, ne? Ich würde sagen, es braucht eine internationale Solidaritätsbewegung für diese Leute. Und diese Bewegung muss man aufbauen, die muss man organisieren. Und das bedeutet, dass man auch hier in Deutschland die Bundesregierung auffordert und am besten zwingt, ja, also unter Druck setzt, kann man nicht zwingen, aber unter Druck setzt, genau solche Schritte zu setzen, die eben nicht anzuerkennen. Und dass man sich an den Demonstrationen jener säkularen iranischen Opposition im Exil beteiligt, die eben auf rechtsstaatliche Demokratie im Iran zielt. Ja. Und es demonstrieren natürlich auch die Mousavi-Anhänger hier in Deutschland, aber es demonstrieren eben auch, und meistens ja gemeinsam mit ihnen, genau diese Exil-Iraner, die säkular orientiert sind, die demokratische, rechtsstaatliche Verhältnisse wollen. Und natürlich demonstrieren dann auch die Linken, die gleichen Kommunismus einführen wollen, was wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Und die brauchen natürlich Unterstützung. Die brauchen Unterstützung bei ihren Demonstrationen hier, die brauchen Unterstützung bei all ihren Aktivitäten. Und der nächste Punkt wäre, da sage ich jetzt noch ein paar Worte, bevor wir dann gerne in die Diskussion treten können zu dieser Kampagne. Der nächste Punkt wäre, dass die Forderungen, die wir mit dieser Kampagne vertreten, nämlich scharfe ökonomische und politische Sanktionen gegen das iranische Regime zu verhängen und Unterstützung der Opposition, auch das ist eine der zentralen Forderungen von uns. Also anstatt mit dem Regime seit 30 Jahren irgendwelche blödsinnigen Dialoge zu führen, geht es darum zu sagen, mit Leuten, die sowas machen, wie das, was ich da beschrieben habe, geht es darum, überhaupt nicht mehr zu reden, sondern stattdessen die Opposition zu unterstützen. Aber die zentrale Forderung von dieser Kampagne ist eben scharfe und konsequente, wirksame Sanktionen gegen dieses Regime zu verhängen. Und da habe ich im Augenblick so das Gefühl, dass sich die Situation für uns einigermaßen positiv gestaltet, weil inzwischen irgendwelche CDU-Politiker sich hinstellen in den letzten Tagen und sagen, die deutschen Firmen sollten sich mal überlegen, ob das so eine gute Idee ist, mit diesem Regime weiterhin Geschäfte zu machen. Ja, und genau in diese Richtung versuchen wir das eben weiter fortzuführen. Wir haben diese Kampagne gibt es seit Ende 2007 in Österreich und seit Herbst 2008 in Deutschland. Das ist eine überparteiliche Organisation. Da sind Linke, Rechte, Konservative, Sozialdemokraten, Grüne, Exil-Iraner, alle möglichen Leute mit vertreten, die halt diese Forderungen unterstützen. Es gibt eine Online-Unterschriftenaktion, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Wer das gerne unterstützen möchte, ist das so das Minimum von dem, was man irgendwie tun kann. Und im Augenblick versuchen wir natürlich genau das zu machen, was ich selber gerade gemeint habe, was notwendig wäre, nämlich zumindest ein Stück weit so eine Art internationale Solidaritätsbewegung für die Leute, die im Iran gegen dieses Regime protestieren, aufzubauen. Und dabei belasse ich es erstmal. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Stefan Krieger. Dann würde ich angesichts der schon weit fortgeschrittenen Zeit gleich sagen, dass wir nahtlos in die Diskussion übergehen. Und ich würde bitten, die Fragen so kurz wie möglich zu halten, dass so viele Leute wie möglich drankommen. Und würde vorschlagen, dass wir immer drei Fragen sammeln und dann den Referenten Zeit geben, die zu beantworten. Es kommt auf die Fragen an. Meistens vergesse ich die dann über eine. Okay, dann machen wir noch eine. Bitte schön. Warum sind Sie überhaupt so engagiert, ganz woanders auf der Welt irgendwie die Zustände ändern zu wollen? Kann man die Menschen dort nicht alleine lassen mit ihren Problemen? Nee, ich bin Internationalist und überall, wo auf der Welt Unrecht passiert, bin ich dafür, dass man sich dafür einsetzt, dass es nicht passiert. Mir ist das völlig egal, ob sowas hier in Deutschland, in Österreich oder irgendwo anders auf der Welt passiert. Ich glaube, dass gewisse Werte universellen Charakter haben und universelle Bedeutung haben. Und das ist ganz in der Tradition des Internationalismus notwendig ist, sich sowas auch zu eigen zu machen. Also ich halte es, um es zugespitzt zu formulieren, für geradezu für ein Verbrechen, diese Leute dort allein zu lassen und die schreien nach Hilfe. Wenn Sie sich die Blogs und die ganzen Twitter und so der iranischen Jugendlichen angucken, jeder Zweite sagt, helft uns, ja, unterstützt uns in unserem Kampf. Die wissen, da können auch 2 Millionen Leute sich auf die Straße stellen. Die kämpfen gegen eins der grauenhaftesten Regime, was wir nach 45 auf der ganzen Welt gesehen haben. Dieses Regime ist mächtig. Das ist seit 30 Jahren an der Macht. Das hat 30 Jahre seine Macht festigen können. Das verfügt über einen wahnsinnigen Gewaltapparat. Das hat unglaubliche ökonomische Ressourcen zur Verfügung. Das ist eines der erdgas- und erdölreichsten Länder. Und das setzt dieses Geld nicht dafür ein, dass es der iranischen Bevölkerung irgendwie gut geht. Die ökonomische Situation ist katastrophal im Iran. Die Drogenabhängigkeit nimmt massiv zu als Ausdruck von Armut. Prostitution nimmt zu. Es gibt Statistiken, nachdem in Teheran über 50% der Bevölkerung weit unter der Armutsgrenze lebt. Und das in einem Land, was unglaubliche materielle Reichtümer hat. Das liegt daran, weil dieses Drecksregime dieses Geld, diese Einnahmen zur Aufrüstung verwendet, zur Aufrüstung gegen die eigene Bevölkerung und zur Finanzierung seines ausgesprochen kostspieligen Nuklearwaffenprogramms. Diese Leute werden das alleine nicht schaffen, dieses Regime zu besiegen, schon gar nicht, aber selbst es irgendwie unter Druck zu setzen, auch das nicht. Und deswegen finde ich das ausgesprochen notwendig, dass man sich das auch quasi zu einem eigenen Anliegen macht und dagegen kämpft. Und früher war das mal irgendwie eine Selbstverständlichkeit, gerade unter Linken, dass man irgendwie, wenn irgendwo in der Welt Unrecht passiert, sagt, das ist auch Unrecht, was mir sozusagen geschieht. Und man ruht erst dann, um es pathetisch zu formulieren, wenn das auf der ganzen Welt abgestimmt wird. Ich habe eine Frage, und zwar am 1. Mai gab es ja trotz dieser ganzen Repression, die da auch gerade gegen Linke, Gewerkschaft der Arbeiterinnenbewegung etc. stattfindet, gab es da Kundgebung-Demonstrationen, wo dann auch Genossinnen und Kolleginnen verhaftet wurden und die immer noch in Haft sind. Hältst du es für wahrscheinlich oder für eine mögliche Option, dass gerade solche Leute, die da jetzt in Haft sind und auch viele andere, die schon länger in Haft sind, da jetzt als Zeichen von Stärke einfach schnell hingerichtet werden, schnell umgebracht werden vom Regime? Oder wie schätzt du die Situation für die Verhafteten ein? Wie das sich da verhalten? Also es stimmt, das sind an diesem 1. Mai hat die iranische Arbeiterbewegung wirklich ein sehr lebendiges Zeichen von sich gegeben. Das war extrem mutig. Die Leute wussten, sie werden verhaftet. Ja. Und im Iran verhaftet zu werden, ist was anderes, als wenn man hier mal ein paar Tage in Untersuchungshaft verbringt. Ist auch nicht lustig. Ja. Aber wenn man im Iran verhaftet wird, gerade als politischer Mensch, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gefoltert wird, so ungefähr 100%. Ja. Und genau das ist auch der Fall bei diesen Gewerkschaftern und anderen Leuten, die dort am 1. Mai verhaftet wurden. Die Situation ist also sowieso schon ziemlich grauenhaft für die. Was das im Augenblick bedeutet, das kann man nicht sagen. Natürlich sind die politischen Gefangenen immer auch Verhandlungsmasse für so ein Regime. Und das hat da mehrere Möglichkeiten. Ich kann sagen, okay, wir zeigen jetzt Stärke und wir sagen, wir räumen hier radikal auf. Also in dem Augenblick, wo die Pastoran anfangen würden, diese Massenproteste gewaltsam, das heißt in dem Fall militärisch, weil ich meine, es geht um wirkliche Demonstrationen von Hunderttausenden von Leuten, soweit sie sich dafür entschließen, würde das sicher auch ein Massaker in den Gefängnissen bedeuten. Das war auch bisher der Fall. Also es gab mehrmals so wirkliche Massaker in den Gefängnissen. Das war einmal in Situationen, wo das Regime sich dann auch außenpolitisch gerade besonders stark gefühlt hat. Zum Beispiel nachdem der Iran-Irak-Krieg zu Ende war so ein Fall, wo sie innerhalb von wenigen Wochen, gehen die Zahlen auseinander, zwischen 8.000 und 20.000 politische Gefangene in den Gefängnissen hingerichtet haben. Da war Mousavi übrigens auch noch Ministerpräsident, der Oppositionelle. Es kann aber auch was anderes bedeuten. Also wenn sich irgendwie bei den Leuten, was ich aber nicht glaube, wenn sich da sowas durchsetzen würde, wie man muss versuchen, die Schärfe aus dem Konflikt zu nehmen und die Leute sollen sich wieder ein bisschen beruhigen und das vielleicht ebbt das dann ab, könnte man sagen, ja gut, man lässt ein paar politische Gefangene frei. Ich glaube auch nicht, dass sie das machen. Also erstens schaut alles danach aus, dass Leute wie Ahmadinejad, Khamenei, die Revolutionsgarde sind gerade auf so eine Art Showdown ankommen lassen, also auch noch ihre internen Gegner ausschalten wollen. Das wirkt einfach so. Ne? Auch, dass Ahmadinejad einfach außer Landes fährt, das klingt ja jetzt nicht danach, dass er seine Machtposition auch nur irgendwie gefährdet sieht. Ja? Also ansonsten fährt man nicht außer Landes. Das wäre gefährlich, wenn er das Gefühl hätte, das könnte jetzt irgendwie mir und meiner Fraktion an den Kragen gehen. Der fährt nach Moskau, wird da freundlichst empfangen von den dortigen autoritären Machthabern. Verliert kein Wort über die Situation zu Hause und erklärt den Amis mal wieder, dass sie irgendwie das Verderben der Welt sind und fühlt sich also ausgesprochen sicher. Deswegen halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass die darauf setzen zu sagen, als Geste des guten Willens lassen wir jetzt ein paar Leute frei oder so. Ich glaube, dass die sich eher denken, nö, das wäre ein Zeichen von Schwäche, die dann nur wieder ein Erfolg für die Protestbewegung wäre und der womöglich noch mehr Auftrieb gibt und so. Insofern ist auch die Frage, ob das von der Perspektive des Regimes aus gesehen nicht vielleicht sogar schon ein Fehler war, dass sie einer Überprüfung der Wahlen zugestimmt haben. Weil das hat eben die Protestbewegung nicht abebben lassen, sondern im Gegenteil. Die haben gemerkt, zum ersten Mal seit 30 Jahren kommt man dem obersten geistlichen Führer ein Zugeständnis abtrotzen. Und das hat die Leute sehr animiert. Dann haben wir gemerkt, da geht vielleicht doch noch was. So. Und ich glaube nicht, dass sie so einen Fehler nochmal machen. Ich danke dir für deinen Beitrag. Da waren einige Dinge, die vor allem in der momentanen Situation, die ich so noch nicht gehört hatte. Du hast gesagt, es gibt eine Menge Leute, die momentan auf der Straße sind und kämpfen im Iran gegen das Regime. aber zum Teil nicht genau wissen, wogegen. Was mir bitte gefehlt hat bei deinem Vortrag war natürlich, das ist geschichtlich zu sehen, aber auch aktuell, eine Aussage zur Arbeiterbewegung, die es wieder angibt, die zum Beispiel, ich habe gerade gesprochen über den Internationalismus und ich möchte völlig recht geben. Also, als Mensch, du hast gefragt, was interessiert dich eigentlich der Iran? Und du hast gesagt, mich interessiert überall auf der Welt eine Situation, wo die Menschen gepeinigt und kaputt gemacht werden. Aber ein Ding hat mir bei deinem Vortrag gefehlt und darum möchte ich gerne, dass du dazu was sagst. Es ist so, dass gestern in Meshed zum Beispiel auf den Demonstrationen 15.000 Leute ihre Fahnen, ihre Gewerkschaftsfahnen und roten Fahnen wieder rausgenommen haben während der Demonstration. Und es waren die einzigen, die demonstriert haben. Es waren vielleicht noch 2.000, 3.000, dann insgesamt waren sie dann 20, aber es waren fortschrittliche Demonstrationen der Arbeiterbewegung, die seit, das weißt du besser als jeder von uns, seit Jahrzehnten im Iran ermordet. Du hast vorher gesagt, es wurden Zehntausende umgebracht. Hm. Du hast nicht dazu gesagt, du weißt es, es wurde natürlich als allererstes die Kommunistische Partei des Irans erledigt. Bis auf die Leute, die sich diesem angeblichen revolutionären islamistischen Dreck untergeordnet haben. Und das war, das ist klar, das war ein Drittel mindestens der Partei. Die Frage zum Internationalismus ist zum Beispiel, wir haben hier in Regensburg mit mindestens 300, 400 Leute, die fliehen mussten aus dem Iran, die hier politisch gearbeitet haben, die letzten Jahre aber überhaupt nicht mehr in die politische Debatte einbezogen werden. Twitter hast du gesagt, also die zum Teil jetzt vor dem PC sitzen und sich fragen, ja, was können wir da machen, aber wir schaffen es als Linke oder wie auch immer, was ich verstehen will, nicht da zu einer Diskussion, zu einer Debatte zu kommen. Und jetzt noch die zweite Geschichte. Also, wenn man hier sagt, man möchte dieses Regime, da gibt es völlig recht, man möchte dazu beitragen, dass es aufhört, dass man es irgendwie kaputt kriegt, dass die Menschen im Iran das irgendwie wegkriegen, dann muss man sich darum kümmern, dass man den deutschen Imperialismus, seine Konzerne, die den Iran, den Irak seit Jahrzehnten unterstützen und hochhalten und gegen Israel aufbomben, dass man hier irgendwie einen Angriff gegen dieses Land macht, das sich hier hinstellt und sagt, oh, wir finden ganz toll, was da im Iran passiert. In Wirklichkeit werden die Leute ja abgeschoben. Die Iraner seit den 70er Jahren, fortschrittliche Leute, abgeschoben, erschlagen. Hier wird, dieses Land ist das einzige Land, wo der iranische Geheimdienst völlig frei agieren kann, bis heute. Der BND sagt völlig frei, die dürfen bei uns machen, was sie wollen. In keinem Land der Welt ist das anders möglich. So, also ich sage, ich finde im Grundsatz richtig, was du sagst. Ich sage nur, wenn man irgendwie den Menschen helfen will, muss man schauen, was man hier tun kann. Ja. Vielleicht fange ich es andersrum an. Also das Letzte mit dem BND, heute kann der iranische Geheimdienst in Deutschland nicht mehr völlig frei agieren. Der konnte das bis zu dem Mykonos-Urteil 1997. Der kann immer noch viel zu frei agieren und deutlich freier als in vielen anderen europäischen Ländern oder als in den USA, wo die überhaupt nicht frei agieren können und so. Vor zwei Aber Monaten in Prag, im Goethe-Institut, haben sie die Leute rausgeholt. Ja, ja, ich weiß. Also das ist nach wie vor völlig skandalös, was die machen. Aber im Vergleich zu der Zeit vor 97 ist es eine gewisse Einschränkung. Ja? Also aufgrund auch des internationalen Drucks ist es nicht mehr ganz so frei wie vorher. Ansonsten völlig d'accord. Es ist ein unglaublicher Skandal, was es da auch an Zusammenarbeit auf nachrichtendienstlicher, militärischer Ebene gibt. Den anderen Punkt will ich völlig unterstützen. Also natürlich geht es darum, die Bundesrepublik Deutschland massiv dafür zu kritisieren, für ihre Rolle bei der Unterstützung dieses Regimes. Also da gibt es überhaupt keine Differenz. Das ist genau das, was wir mit dieser Kampagne Stop the Bomb versuchen. Deutschland hat politisch eine Vorreiterrolle gehabt, dabei die Islamische Republik Iran nach 1979 aus der internationalen Isolation herauszuführen. Also die ganzen anderen westlichen Länder, keineswegs nur die USA, haben gesagt, okay, wir müssen das isolieren, wir müssen Sanktionen verhängen und so. Der deutsche Außenminister war nicht der erste, wie es in der Literatur oft heißt, 1984, der in den Iran gefahren ist, sondern der zweite. Der erste war nämlich, immer wenn es darum geht, die Deutschen noch zu übertreffen, weiß man, wo man nachgucken muss, war natürlich der österreichische Außenminister. Der ist ein paar Monate vorher bereits hingefahren, hat das quasi vorbereitet. Und dann kam Genscher, was natürlich viel wichtiger war, weil der österreichische Außenminister kann man auch nicht viel mit anfangen. Aber der deutsche Außenminister, das ist wichtig. Also wenn der als erster westlicher Außenminister dahin fährt, heißt das okay. Wir haben eine Möglichkeit, auch international anerkannt zu werden. Und das hat dann ökonomisch dazu geführt, dass die Bundesrepublik bis heute der mit Abstand wichtigste Handelspartner des Iran in der westlichen Welt ist. Und der zweitwichtigste überhaupt auf der ganzen Welt, der erstwichtigste ist China inzwischen. Das heißt, das Handelsvolumen der Bundesrepublik Deutschland mit der Islamischen Republik Iran bewegt sich immer so zwischen 3 und 5 Milliarden Euro pro Jahr. Die ganzen großen deutschen Konzerne, von Siemens über Linde, RWE, Mercedes, MAN und man könnte die Liste endlos fortsetzen, es sind ungefähr 1200 Unternehmen, bei denen man das weiß, dass sie massive Geschäfte mit dem Iran machen. Es sind also gerade die Geschäfte dieses Landes, was eine Nachfolgegesellschaft des Nationalsozialismus ist, die heute eines der übelsten antisemitischen Regime in der Welt aufrüsten, finanzieren und ihm die materiellen Mittel in die Hand geben, um seine verbrecherische Politik fortzuführen. Völlig d'accord. Und das ist tatsächlich genau das, was man hier machen kann. Ja? Zu versuchen, diese Konzerne unter Druck zu setzen und gleichzeitig die Politik unter Druck zu setzen, dass sie nach Möglichkeit auch diese Konzerne unter Druck setzt, weil du weißt das selber, kein Konzern wird von sich aus irgendwelche Geschäfte einstellen. Es ist deren Aufgabe, Kapital zu verwerten. Da ist es völlig egal, ob da eine Diktatur, eine Demokratie oder irgendwas, was sich links nennt, an der Macht ist. Hauptsache, man kann dort Geschäfte machen. Das ist das Wesen des Kapitals. Es gibt aber dann doch einen gewissen Überschuss in der Politik, ja, wo einfach die Politik sagen können, wir akzeptieren das nicht mehr. Wir bestimmen die politischen Leitlinien für unseren Außenhandel. Ja. In den USA und in Israel sind Geschäfte ab einer bestimmten Größenordnung mit dem iranischen Regime schlicht und einfach verboten. Das heißt nicht, dass die Konzerne dort nicht versuchen, das zu umgehen und trotzdem auch gern Geschäfte machen wollen und so, aber sie müssen mit scharfen Strafen des Staates rechnen. Und genau das ist die Situation, die wir gerne in den europäischen Ländern auch herstellen würden. Ja? Dass man einfach sagt, nein, mit diesem Regime geht nicht. Wer das macht, muss mit scharfen Strafmaßnahmen seitens des Staates rechnen. Ja? Ist das wahrscheinlich? Keine Ahnung. Bisher sind wir zugegebenermaßen, wir sind auch halbwegs erfolgreich darin, mit dieser Kampagne eine breitere gesellschaftliche Debatte über den Charakter dieses Regimes voranzubringen. Ja, das gelingt so einigermaßen. Dass man jetzt irgendwie große Sanktionen gegen das Regime verhängt, das schaut im Augenblick gar nicht so aus. Es ist, wie gesagt, es gibt jetzt so ein paar positive Anzeichen, weil es jetzt eben auch so ein paar Politiker zum Beispiel aus der CDU gibt, die sich genau in die Richtung äußern, ja, und sagen, das reicht halt nicht, wenn wir jetzt sagen, ui, das ist eine problematische Entwicklung und wir verfolgen das mit Sorge, sondern dass man halt mal sagt, okay, entweder das ändert sich jetzt oder morgen gibt es ein Totalembargo. Wenn die Bundesrepublik Deutschland ein Totalembargo gegen den Iran verhängt, ist die iranische Wirtschaft innerhalb weniger Monate vollkommen kaputt. Ja? 2/3 der iranischen Wirtschaft sind abhängig von Zulieferungen aus der Bundesrepublik und nicht von irgendwelchen Zulieferungen, wo dann die Chinesen sagen, ui, dann machen wir es halt. Das sind häufig Hochtechnologieprodukte, wo zumindest kurzfristig andere Länder gar nicht einspringen können. Ja? Die sind angewiesen darauf. Das ist auch einer der Gründe, warum sie so nervös, unabhängig von der aktuellen Situation, auf unsere Kampagne reagiert haben. Die mögen das gar nicht. Ja? Die wissen selber, dass Sanktionen ihnen natürlich schaden können. Deswegen schicken sie die ganze Zeit Emissäre durch Deutschland, auch durch Österreich, die den Unternehmern sagen, wir müssen die Geschäfte ja nicht publik machen, wir können das auch so, ne? Und also die bieten denen da was an und die berichten in den iranischen Zeitungen über die Kampagne und versuchen uns halt alles, was sie grauenhaft finden, darzustellen. Mal Zionisten, mal Schwule, mal Baha'i, so, man lässt sich eine Mischung. Wir haben da kein Problem mit, aber die versuchen uns damit sozusagen zu delegitimieren. Oder halt, sie sagen uns eine Nähe zu bestimmten Oppositionsgruppen nach, die halt auch in der iranischen Bevölkerung nicht besonders beliebt sind. Also die haben genau diese Strategien. Aber das ist, da könnte man so ein Alles Mao-Zitat anbringen, wenn der Feind gegen uns ist, ist das gut und nicht schlecht. Das ist immer so, da gibt es noch so ein paar Banalitäten, aber in dem Fall ist das ja richtig. Also man sieht, wenn die, das ist offensichtlich ein Punkt, wo man dieses Regime wirklich treffen kann. Ansonsten würden sie nicht so allergisch und nervös darauf reagieren, auf solche Forderungen. Die kommunistischen Parteien, das war der andere Punkt. Wenn es euch nicht stört, eine ganz kurze Zwischenfrage. So. Mittelfrage. Du hast gesagt, die Opposition, und hast aufgeklärt, dass die Opposition natürlich alles andere als oppositionell in unserem Sinne ist. Ja? Also genauso diesen Scheißdreck dort macht, also islamistisch, klerikal, faschistisch dort agiert. Ich will fragen, es gibt selbstverständlich oder rede dazu. Meines Erachtens gibt es dort natürlich eine, ob kommunistische Partei oder nicht, es gibt dort eine reale Opposition auf der Straße. Ja. Nennen Sie mal politisch nicht Opposition, weil es Dreck ist, was Sie uns hier sagen. Also es gibt Leute, die das natürlich jetzt nutzen und zum ersten Mal seit Jahrzehnten auf die Straße gehen können mit einer Forderung, ohne sofort erschlagen zu werden, weil es Leute um sie herum gibt, die sie halt schützen, dass sie sofort abgeknallt werden. Und darüber muss man, finde ich, schon reden, wenn man sagt, es gibt da im Iran jetzt eine Bewegung, dann muss man über die jahrzehntelangen illegal sich organisierenden und starken Arbeiterorganisationen muss man reden. Genau, wollte ich gerade. Wollte ich gerade, weil, also völlig richtig, aber die kommen mir doch ein Tick zu gut weg. Aber, also ich werde dann gleich mal versuchen, so einfach die Bandbreite dieser Opposition, der wirklichen Opposition, ja, darzustellen, aber vielleicht fangen wir mit den Linken an, beziehungsweise den Linksradikalen, den kommunistischen, marxistisch-leninistischen Gruppierungen. Die waren historisch extrem wichtig und ausgesprochen stark. Diese Revolution 79 ist eben nicht alleine von den Islamisten gemacht worden, sondern es war ein Bündnis, wo die beiden größten, mit Abstand größten Gruppen, die Anhänger Khomeinis, also die Islamisten waren, und auf der anderen Seite nicht irgendwie Linke, sondern wirklich marxistisch-leninistische Organisationen, und dann gab es noch so diese bürgerlich-liberalen und so, die aber zahlenmäßig sehr viel kleiner gewesen sind. Leider ist es nicht ganz so, dass da nur so ein paar sich dann nachher am der islamistischen Diktatur beteiligt haben, sondern die offizielle kommunistische Partei, die Tude-Partei, also die Moskau-treue kommunistische Partei, über die sich mal alle lustig gemacht haben im Iran und gesagt, die wissen gar nicht, was in Teheran passiert, aber die wissen alles, was in Moskau passiert gerade und so. Also es gab kaum eine Partei, die dermaßen fixiert war auf Entscheidungen, die in Moskau getroffen wurden. Diese Tude-Partei hat sich 2 Jahre lang mit an der Regierung beteiligt und hat alle Verbrechen dieses Regimes in den ersten 2 Jahren schlicht und einfach mitgetragen, einschließlich der Ermordung der anderen kommunistischen Oppositionellen. Also das ist eine grauenhafte Geschichte von dieser Tude-Partei. Und das muss man denen bis heute immer wieder um die Ohren schlagen. Ja, weil die da, also die meisten einzelnen Parteimitglieder sind da eh so, oh Gott, ich will da gar nicht drüber reden, und die wissen, das war ein Riesenfehler und so, ja. Das war kein Riesenfehler, das war ein Verbrechen. Und solange es von der Parteiführung nicht genau in diesem Wortlaut da irgendwelche Stellungnahmen gibt, bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, was man eigentlich mit diesen Leuten anfangen soll. Das ist bei den meisten dieser anderen marxistisch-leninistischen Gruppen ganz ähnlich. Die zweite sehr große Gruppe waren die Fedayeen, die sich dann gespalten haben in Minderheit und Mehrheit, wie das bei Linken so üblich ist. Aber es war halt trotzdem, also beide Gruppen waren immer noch sehr groß. Sie waren wirklich wichtig und einflussreich. Und die Mehrheit hat sich eben auch am Anfang dann mit Khomeini gemeinsame Sache gemacht. Die Fedayeen-Minderheit war eine der wenigen wichtigen, einflussreichen linken Gruppen, die das verweigert hat. Die wurden von ihren Fedayeen-Mehrheitsleuten mit Adressen und allem ausgeliefert an das islamische Regime. Man wusste, das ist der Tod von diesen Leuten. Die werden umgebracht. Ja? Also das ist eine der grauenhaftesten überhaupt Geschichten aus der wahrlich an Verbrechen reichen Geschichten des Stalinismus. Ja, so muss man das leider sagen in Bezug auf diese linken Gruppen. Der nächste problematische Punkt bis heute bei dieser linksradikalen Opposition ist, es gibt gewisse Punkte, wo sie die Ideologie des Islamismus teilen. Und das ist insbesondere die Einschätzung von Israel und den USA. Es ist auch übrigens einer der Gründe, warum sie damals mit den Islamisten gemeinsame Sache teilweise gemacht haben, weil sie gesagt haben, ja, wir sind Anti-Imperialisten, die sind Anti-Imperialisten, wir hassen die USA, ihr hasst die USA, wir hassen Israel, ihr hasst Israel, können wir ja was zusammen machen. Ne? Und nachher gucken wir mal, ob wir dann Kommunismus oder Allahs Reich auf Erden irgendwie einrichten. Erstmal hier, Imperialismus ist das Schlimmste, was es gibt, so ungefähr. Erstens haben das 10.000 von denen nicht überlebt, diese Strategie, das war also keine gute Strategie. Zweitens ist es aber eben so, dass sie leider mit vielen Linken auf der Welt genau diese blödsinnige antizionistische und antiamerikanische Ideologie teilen. Das heißt nicht, dass es gerade für iranische Linke nicht auch gute Gründe gibt, handfeste Gründe, um es mal vorsichtig zu formulieren, gegenüber den USA sehr kritisch eingestellt zu sein und auch die israelische Politik in den 60er und 70er Jahren nicht besonders gemocht zu haben. Das ist aber was völlig anderes als so ein ganz ressentimenthafter Antizionismus und ressentimenthafter Antiamerikanismus. Der ist bei diesen Gruppen heute eins der Haupthindernisse für eine Emanzipation. Und es gibt einen Grund, warum wir in der Kampagne Stop the Bomb und auch bei diesem Buch, da haben viele Exil-Iraner und Iranerinnen mitgeschrieben, genau solche Leute versuchen, mit denen zusammenzuarbeiten oder dort ihnen auch quasi ein Forum zu geben, eine Stimme zu verleihen, die genau damit brechen. Die kommen aus der Linken, und sagen heute, genau das war einer unserer größten Fehler. Ja? Natürlich war das ein Verbrechen der USA, dass die 53 Mutter Sadek gestürzt haben, und das werden wir noch nie verzeihen, und das ist völlig richtig, denen das nie zu verzeihen. Die haben sich ja inzwischen entschuldigt dafür, übrigens nicht erst Obama, sondern bereits die Bush-Administration. Aber warum sollen wir eigentlich, was sollen wir eigentlich groß gegen Israel haben? Ja? Also was, das sind die, Kasem Mousavi schreibt das in dem Buch sehr schön, das ist Vertreter von einer sehr kleinen iranischen Oppositionsgruppe, Green Party of Iran. Sehr klein, aber wichtig, weil sie einfach neue politische Inhalte versucht, in die Diskussion auch der Exil-Iraner zu bringen, der sagt, wer sind die Leute, die als allererstes und allermeisten unter dem iranischen Regime leiden? Das ist die iranische Bevölkerung und das sind die Israelis, die von ihnen mit der Vernichtung bedroht werden. Wenn das so ist, dann ist es doch eigentlich sinnvoll und logisch, dass sich diese beiden Gruppen zusammentun und, pathetisch wie der Kasem ein bisschen ist, die Avantgarde einer internationalen antifaschistischen Front organisieren, ja, wo also Israelis und die iranische Bevölkerung gemeinsam gegen dieses islamfaschistische Regime vorgehen. Finde ich eine gute Idee. Bin ich auch dafür. Gut. Da war noch eine Frage. Ich habe eine Frage, die sich auf den Anfang des Referats bezieht. Du hast davon gesprochen, dass die vier Kandidaten, die am Schluss übrig geblieben sind, dass sie kaum unterscheiden wird. Wenn es so ist, dann wundert es mich ein bisschen, was da jetzt auf der Straße passiert, was da an Auseinandersetzungen passiert, weil irgendwelche Gründe muss es ja geben. Also wenn sie sich kaum unterscheiden oder das nur eine Sache ist, um nach außen besser dazustehen, dann reicht das nicht aus dafür, dass 10.000, 100.000 Millionen auf die Straße gehen. Die zweite Frage, die daran anknüpft, ist, ich habe jetzt relativ wenig gehört über vielleicht unterschiedliche ökonomische Einschätzungen oder Strategien, die mit den Kandidaten zu verbinden sind. Und vielleicht auch mit denen, die jetzt da auf die Straße gehen. Kann man da vielleicht noch was erfahren dazu? Ja. Ich habe schon was zu den Unterschieden gesagt. Ich habe gesagt, es gibt innenpolitisch, gerade was gesellschaftspolitische Ausgestaltung angeht, gewisse Spielräume. Und allein das ist, wenn man in so einem Regime lebt, durchaus ein Grund, warum man dann jemanden wie Mousavi wählt. Auch wenn man weiß, dass sich nicht wirklich was ändern wird. Okay, dann ändert sich nicht wirklich was, aber wenigstens wird man nicht mehr ständig terrorisiert, wenn man irgendwie ein verrutschtes Kopftuch hat. Es finden einfach weniger Überfälle auf die Partys. Es finden in Teheran ständig Partys statt, wo Alkohol getrunken wird, wo Pornos geguckt werden, wo Leute lauter Sachen machen, die von dem Regime einfach verboten sind, die als böse Sünde gelten und so. Die Frage ist, wie oft werden diese Partys überfallen? Von Basiji oder von Revolutionsgarden oder wem auch immer. Und man hofft darauf, dass wenn jemand wie Mousavi gewählt wird, man weiß, das wird auch nach wie vor passieren, weil sich auch diese Basiji nicht sehr viel sagen lassen, aber es wird wahrscheinlich deutlich zurückkehren. Und allein das sind sehr nachvollziehbare Gründe, warum auch Leute, die sich überhaupt keine Illusionen machen über jemanden wie Mousavi, ihn trotzdem wählen und ihn trotzdem unterstützen und sich wünschen, einfach für ihr eigenes Leben, ja, dass es diese minimalen Verbesserungen gibt. Dass da Millionen Leute auf die Straße gehen, hat, wie gesagt, viele andere Gründe noch zusätzlich. Nämlich, dass auch die Leute, die nicht für Mousavi gestimmt haben, also die ganzen iranischen Oppositionsgruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben alle zum Wahlboykott aufgerufen, durch die Bank. Deren Anhänger gehen jetzt aber trotzdem natürlich alle auf die Straße. Einige von denen tragen sogar grüne Stirnbänder, was eigentlich ein Zeichen für Unterstützung Mousavis ist. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Die wissen, solange sie irgendwie als Unterstützer Mousavis so halb durchgehen oder sich in diesem Rahmen bewegen. Du hast, das wurde da richtig gesagt, das ermöglicht auch für Leute, die viel weitergehen, Chancen, ihre Inhalte zu transportieren, weil sie quasi geschützt werden von den anderen Demonstranten. Man kennt das aus hier. Ne? Der Verfassungsschutz sagt auch immer, der gewaltbereite Block verwendet die anderen Demonstranten, um sich da ein Schutzschild irgendwie zu organisieren. Das ist ja alles richtig. Und genauso passiert das im Iran im Augenblick auch. Und dazu gibt es eben genau solche Sachen, wie sie da geschildert wurden. Das konkrete Beispiel, was da genannt wurde, kannte ich gar nicht, aber ich bin mir sicher, dass das in anderen Gegenden auch gibt und auch in Zukunft noch stärker geben wird. Die Leute haben also viele gute Gründe, auf die Straßen zu gehen, jenseits von einer dezidierten Unterstützung für Mousavi. In Bezug der Ökonomie, ja, da gibt es auch Unterschiede. Also der Iran ist eine Art, also war nach der Revolution eine Art Staatskapitalismus, ja, der dann lange Zeit eine Kriegswirtschaft eben noch gewesen ist, wo diese staatskapitalistischen Elemente noch verstärkt wurden. Unter der Präsidentschaft von Rafsanjani gab es eine Privatisierungswelle. Ja, also das ist einer der Gründe, warum der Westen ihn zum Moderaten erklärt hat, mit dem man gut verhandeln kann, weil er schlicht und einfach ökonomische Spielräume eröffnet hat, auch für ausländische Investitionen. Und jemand wie Mousavi, jemand wie Ahmadinejad ist ein Art Sozialpopulist. Ja? Also der hat die Wahlen vor 4 Jahren übrigens auch nicht gewonnen. Also es war auch vollkommen, das war auch bereits Wahlbetrug, ganz eindeutig. Ne? Das wussten auch alle. Damals hat das aber eben nicht diesen Funken ausgelöst, dass man das nicht akzeptiert hat. Das ist auch einer der positiven Zeichen, dass man merkt, da hat sich was geändert in der iranischen Gesellschaft. Die Leute haben so die Schnauze voll, dass sie es eben nicht mehr akzeptieren. Es gab in den letzten 30 Jahren keine einzige Wahl, wo man davon ausgehen könnte, dass die korrekt abgelaufen ist. Und wie gesagt, vor 4 Jahren war es vollkommen klar, allein die Tatsache, dass Ahmadinejad in die Stichwahl gekommen ist, war schon Schiebung. Und dass er die gewonnen hat, hat auch keiner geglaubt. Am Abend übrigens hatte er die Wahl nicht gewonnen damals, sondern am nächsten Morgen war er plötzlich Präsident. Der Gegenkandidat hat damals protestiert beim obersten geistlichen Führer. Der hat ihm ziemlich deutlich gemacht, hör auf zu protestieren oder das war's. Also dann hat das halt bleiben lassen. Und dann war halt Ahmadinejad Präsident, aber ja, das haben alle mit einem gewissen Schulterzucken hingenommen. Er hat aber trotzdem Anhänger. Und das hat er, weil er eben so genauso eine sozialpopulistische Politik betreibt. Real kommt da so gut wie nichts bei raus für die Leute. Ja? Das ist wirklich so eine Art Almosen- und Suppenküchenpolitik, die er da betreibt. Auch jetzt im Wahlkampf hat er halt im Land Kartoffeln verteilt und sowas. Ja? Eine Zeit lang am Anfang der Demos gab es Situationen, wo die Leute Kartoffeln auf die Polizisten geschmissen haben, um gegen diese Almosenpolitik da zu protestieren und zu sagen, ja, damit kaufst du deine Stimmen. So. Er hat in seinem ersten Wahlkampf vor 4 Jahren, also Wahlkampf war dann vor 5 Jahren, ganz stark auf diese Sozialpolitik gesetzt. Er hat gesagt, dieses Regime ist korrupt, ja, also und das ist völlig richtig, also vor allem jemand wie Rafsanjani steht für völlige Korruption auf der herrschenden Geistlichkeit. Und er hat auch gesagt, hier ist eine Regierung für die Reichen, Rafsanjani ist Multimillionär, euch geht's schlecht, ihr lebt unter der Armutsgrenze, ich werde dafür sorgen, dass die Einnahmen aus dem Ölreichtum gerechter verteilt werden. Die ökonomische Bilanz und auch die soziale Bilanz nach 4 Jahren Ahmadinejad ist völlig verheerend. Also es hat kein einziges von diesen Wahlversprechen irgendwie eingehalten, es hat überhaupt keine wirkliche Verbesserung gegeben, im Gegenteil. Die ökonomische und die soziale Situation ist katastrophal im Vergleich zu von 4 Jahren. Ich meine, es ist auch noch die Wirtschaftskrise dazu gekommen, der Ölpreis ist gefallen, also das kam alles noch dazu. Aber außerdem war das halt vollkommen klar, dass Ahmadinejad eine ganz eindeutige Klientelpolitik betreibt und alles darauf fokussiert, auch in ökonomischer und sozialer Hinsicht, um seine Leute, also das heißt die Revolutionsgarden, in den entsprechenden Führungspositionen reinzusetzen und dass die dann versuchen, auch über gewisse materielle Zuwendung, also diese Almosenpolitik, Loyalität für die jeweiligen Leute aus den Revolutionsgarden an den jeweiligen Schaltstellen der Macht zu organisieren. Die große Bevölkerung hat davon überhaupt nichts. Ja, soweit. Wie schätzt du denn die Rolle der Volksmujahedin und der Monarchisten im Moment ein, die ja doch zu den größten oder international am besten organisierten Oppositionsgruppen im Iran gehören? Ja. Ich wollte sowieso was zur Opposition sagen. Also wir hatten diese linksradikalen Gruppierungen, die es alle bis heute nach wie vor gibt, aber bei weitem nicht mehr die große Anhängerschaft haben, bei weitem nicht mehr den Einfluss, den sie damals tatsächlich gehabt haben. Dann gibt es diverse so im bürgerlich-liberalen Bereich angesiedelte Gruppierungen. Es gibt die Nationalisten, die sich auf jemanden wie Mohtar Sadegh eben berufen, der 53 gestürzte, vorher frei gewählte Präsident im Iran. Und dann gibt es genau die 2 Gruppen, die da eben genannt wurden, die sogenannten Volksmujahedin und die Monarchisten. Wobei die Monarchisten, da muss man sehr unterscheiden, da gibt es sehr unterschiedliche Gruppierungen. Also es gibt Monarchisten, die wirklich sagen, hier, wir wollen genau das Regime wiederhaben, was vor 79 existiert hat, ohne irgendwelche Abstriche, und die auch leugnen, dass der Schah irgendwie ein Verbrecher war und dass das ein grauenhaftes Regime war. Ich kenne es, in Wien haben wir so Leute, die auch Veranstaltungen uns dann nur beschimpfen, weil wir angeblich den Schah beleidigt haben und so. Total albern. Der eine will mich ständig verklagen, weil ich irgendwann die Majestät beleidigt habe. Ich fände das ja gut, wenn das mal macht. Aber die sind in der Minderheit, also auch international. Das ist nach wie vor eine der größten, wichtigsten Oppositionsgruppen, die auch natürlich ziemliche finanzielle Mittel zur Verfügung haben, weil das halt die alte Elite des Irans auch ist und die viele Gelder mit ins Ausland genommen haben. Der überwiegende Teil dieser Leute, die treten für eine konstitutionelle Monarchie ein heute. Das heißt, die wollen eigentlich, die nennen sich Monarchisten, aber die wollen eine Monarchie wie in Holland oder in England oder in Spanien und so. Ja? Also die sagen, rechtsstaatliche, demokratische, westliche, liberale Verhältnisse, und das Staatsoberhaupt ist halt nicht ein Präsident, sondern das soll halt der Schah werden. Und der Sohn vom Schah vertritt das auch so. Also der meldet keinen Herrschaftsanspruch an und sagt, ich will das alte Regime meines Vaters wiederherstellen, sondern er sagt genau das, also er sagt, konstitutionelle Monarchie, das ist das, wofür er eintritt. Dementsprechend bin ich sehr dafür, mit diesen Leuten auch zu kooperieren und zusammenzuarbeiten. Nicht unbedingt die, die mich da verklagen wollen wegen Majestätsbeleidigung, aber der hat sich vor allem so aufgeregt, weil ich dann mal gesagt habe, dass es vom Schah auch antisemitische Äußerungen gibt. Da ist er völlig ausgezuckt. Ja? Und das ist auch nur zu einer Gelegenheit, aber die ist sehr eindeutig. Das kann man sich auf, ich glaube, YouTube, also irgendwo im Internet gibt es ein Video davon, wie ein Mike Wallace, glaube ich, damals einer der berühmtesten amerikanischen Journalisten interviewt. Und ziemlich unvermittelt fängt der Schah dann über den Einfluss der Juden in den amerikanischen Medien an zu spekulieren. Das ist so eine Mischung aus Philo und Antisemitismus, ja, wo man nicht ganz so weiß, ob er das jetzt bewundert und so. Aber es ist für ihn vollkommen klar, dass die sämtliche Medien in der Hand haben. Der Wallace fragt ihn dann, zählt dann so einzelne Medien auf, ja. Und der Schah, ja, alles in der Hand der Juden und so. Also der Wallace ist wirklich völlig perplex, weil er mit sowas gar nicht gerechnet hat, und man kennt sowas von ihm und auch sonst nicht, weil klar, der Schah war dezidiert pro-israelisch, hatte ein Bündnis mit denen. Es gibt einige Gegner vom Schah, die sagen, das pro-israelische Bündnis lag am Antisemitismus des Schahs. Der hat geglaubt, die Juden sind so mächtig, ja, dass man sich mit Israel gutstellen muss. Das ist, glaube ich, ein bisschen albern, das hatte schlicht und einfach politische Gründe. Ne? Also weil man braucht halt Verbündete, genauso wie es für Israel. Die fanden den Schah auch nicht irgendwie toll oder so, aber die lebt in einer Welt von Feinden und da sucht man sich halt ein paar Verbündete. Und das ist dann ziemlich egal, was die Verbündeten für eine Politik machen und so. Das, ja, so läuft das mit der Politik halt. Ja, das sind die Monarchisten, die Volksmujahedin. Das ist eine, also, das ist auch richtig, ist eine der größten, wichtigsten, stärksten und am besten organisiertesten iranischen Oppositionsgruppen. Bei denen ist aber zum Beispiel fraglich, also sagen wir, ich versuche das halbwegs neutral zu formulieren, es ist umstritten, ob die zum Beispiel eine säkulare Oppositionsgruppe sind. Ob die wirklich für einen säkularen Iran kämpfen. Ihre eigenen Parteimitglieder tragen in der Regel Kopftuch. Die Chefin, die quasi von denen schon heute so als die Präsidentin des zukünftigen Irans gesehen wird, der Ehemann so als quasi neuer oberster geistlicher Führer, die trägt in der Regel auch Kopftuch. Das ist so eine merkwürdige, also die Kritiker von den Volksmujahedin sagen, das ist eine Mischung aus Islamismus und Stalinismus. Und das ist wirklich keine sympathische Mischung. Ja? Es gibt massive Vorwürfe gegen diese Gruppierung, dass sie ihre eigenen Mitglieder teilweise gefoltert haben. Es gibt massive Vorwürfe gegen die Volksmujahedin, weil sie dann, die sind in den Irak gegangen dann und haben von da dann militärisch auch gegen den Iran gekämpft, aber eben zusammen mit Saddam Hussein. Und es gibt Vorwürfe, die bestreiten das. Das muss man immer dazu sagen. Die Mujahedin sagen, das stimmt nicht. Es gibt massive Vorwürfe, dass sie in dem Rahmen auch an Verbrechen in irakisch-Kurdistan beteiligt waren. Also die Demokratische Partei Kurdistan und Iran und die Volksmujahedin wird man so schnell nicht an einen Tisch bringen, um es vorsichtig zu formulieren. Trotzdem ist es so, dass offiziell die Volksmujahedin für einen demokratischen, rechtsstaatlichen Iran eintreten, für die Trennung von Kirche und Staat. Und wir wissen, dass auch wenn dieses tolle Transparent jetzt runterfällt, trotzdem viele einzelne Mitglieder der Volksmujahedin unsere Kampagne unterstützen und unterschrieben haben bei dieser Online-Petition. Halt nicht als Volksmujahedin, weil unsere Kampagne unter anderem die Bedrohung Israels sehr im Vordergrund, also das ist bei weitem nicht das einzige Thema, worum es uns geht, ne? Es geht um all die Sachen, die ich hier aufgezählt habe, aber es geht sehr wohl auch um die Bedrohung Israels, ne? Und die stellen wir ganz klar mit in den Vordergrund, und da ist es dann für so eine Gruppe wie die Volksmujahedin, die traditionell auch ganz eindeutig antizionistisch gewesen sind, ist es zumindest interessant, dass maßgebliche Leute von denen, also nicht einfache Mitglieder, sondern maßgebliche Leute, nach Informationen einiger Exil-Iraner, mit denen wir zusammenarbeiten, Leute, die die quasi als zukünftige Minister einer neuen Regierung vorgesehen haben, mit zu den Erstunterzeichnern von dieser Kampagne gehört haben. Das heißt, ich kann das schwer einschätzen, vielleicht ändert sich da wirklich was. Mein Problem ist, ich denke mir, wenn sich da was ändert, dann will ich aber was hören über die Vergangenheit. Ich will eine ganz klare Distanzierung hören von den Sachen, die sie damals halt ganz offensichtlich doch gemacht haben. Das ist das Gleiche wie bei den Linken. Ich will von der Tude-Partei hören, dass das einfach ein Verbrechen war, was sie davon bis 81 gemacht haben. Und sowas wird man halt auch gern von denen hören. Bei der Kampagne handhaben wir das eigentlich so, es gibt ganz klare Forderungen, ja? Sanktionen, Unterstützung der demokratisch-rechtsstaatlich säkularen Opposition. In Deutschland zum Beispiel noch zusätzlich Verbot der Hisbollah. Das wäre auch sowas, was man hier in Deutschland vornimmt. Die Hisbollah ist hier nicht verboten. Ja? Eine Organisation, die genau die gleiche Ideologie vertritt wie das Regime, deren Führer Hassan Nasrallah einmal den sehr schönen Satz gesagt hat, es ist gut, wenn sich alle Juden in Israel versammeln, das erspart uns die Mühe, sie auf der ganzen Welt zu verfolgen. Ja? Also jemand, der wirklich Vernichtungsantisemitismus propagiert, ja? Und die versuchen das auch in die Tat umzusetzen, so eine Organisation ist nicht verboten. Die können hier also auch ihre Propaganda verbreiten. Ja? Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat 2006 eine gemeinsame Konferenz mit der Hisbollah organisiert in Beirut. Sowas ist sowas sollte man, es ist leider kein Skandal, sowas muss man skandalisieren, man muss für Verhältnisse sorgen, dass sowas endlich ein Skandal wird. Ja, genau, so versuchen wir das zu handhaben. Ne? Also wir sagen nicht irgendwelchen Leuten, ihr dürft nicht bei uns mitmachen, sondern wir sagen, es gibt diese Forderung, wenn wir diese Forderung unterstützt, okay, dann können wir erstmal da gemeinsam was versuchen zu machen. Es ist, wie gesagt, eine überparteiliche Kampagne, ein Bündnis von unterschiedlichsten Leuten. Und wer sich mit diesen Forderungen einverstanden hat, der ist gut. Und den Rest kann man sich ja nachher dann auch streiten. Ich glaube, noch eine Vertiefung auf die Frage zu den Kostenverträgen. Als du das letzte Mal da warst, standen wir sowohl in den USA als auch in der Europäischen Union noch auf diesen Terrorlisten. Also Und ich habe in der Zeitung gelesen, dass es zumindest in Europa, dass die Bestrebungen von dieser Terroristen. Kannst du da eine politische Einschätzung abgeben, wie es dazu kam und was das nach sich zieht? Mit der politischen Einschätzung ist schwierig. Die Volksmujahedin machen sehr gute Politik. Also nicht gute im Sinne von, dass sie jetzt deren Inhalte gut finden oder so, aber die wissen, wie man sich in so einem politischen System bewegt und wie man da Prozesse versucht zu beeinflussen. Die haben eine wirklich sehr intelligente Kampagne gestartet, wo sie in allen europäischen Ländern Lobbyarbeit betrieben haben, in den Parlamenten Leute versucht haben zu überzeugen, auch mit guten und richtigen Argumenten. Also das war sehr richtig, die von der Terrorliste zu streichen. Ja. Völlig egal, was man von deren Praxis und so hält. Das war ein Skandal. Ich meine, das iranische Regime gehört auf die europäische Terrorliste und nicht irgendwelche Gruppen, die dagegen kämpfen. Das war also eine Art Liebedienerei der europäischen Staaten gegenüber dem Regime, dass man die auf die Terrorliste gesetzt hat und sie so lange draufgelassen hat. Sie haben es aber geschafft, eben Mehrheiten zu organisieren in einzelnen Parlamenten. Ich glaube, das erste war England, die damit angefangen haben, und die anderen sind halt nachgezogen. Und ja, also soweit ich weiß, sind die in Europa gestrichen worden, in den USA noch nicht. Da dauert das länger und da fällt sie noch viel schwerer. In den USA hat es aber real keine große Bedeutung mehr. Also es sind Leute von den Volksmujahedin also jetzt nicht auf höchster Ebene oder so, aber von Repräsentanten auch schon von der Bush-Administration empfangen worden. Und dann ist es fast wurscht, ob man auf der Terrorliste steht oder nicht. Ja. Also in dem Augenblick ist klar, gut, es könnte in Zukunft eine Kooperation geben und das wäre dann nur noch ein formaler Akt, dass man die auch von dieser Terrorliste in den USA streicht. Ja. Ja, ich hätte noch mal eine Frage bzw. zwei. Einmal noch mal zurückkommend auf diese Frage, in Iran Opposition, also wirkliche Opposition, wie breit jetzt eben ist, wer hat denn da die Möglichkeit, ernsthaft was zu reißen, auch dahingehend dieses iranische Regime zu stürzen. Wenn du gesagt hast, dass es jetzt wichtig ist, vielleicht entwickelt sich aus diesen Protesten heraus da mehr und so weiter, und es müsste eigentlich mehr kommen als nur Massenproteste wie Generalstreiks und so weiter, weil gerade bei so Faktoren wie Generalstreik und anderen Sachen kommt ja dann wieder die Arbeiterbewegung noch ins Spiel. Irgendwie, um auf das nochmal zurückzukommen, und was ich noch fragen wollte, ist, wenn also diese zum Beispiel die Volksmujahedin und andere Gruppen da mit zu den ersten Unterstützern der Kampagne auch gehört haben oder die das auch unterstützen und auch vorher gesagt hast, dass da auch ja Leute, die ja so politisch linken, also auch aus der politischen Rechten das unterstützen und so weiter, dass alle mitmachen dürfen, die die Forderungen unterstützen. Ob ihr euch da schon mal Gedanken gemacht habt, ob dann das die richtigen Forderungen sind, wenn die so eine breite Unterstützung auch von Kräften haben, die man vielleicht nicht so toll findet. Ja, das sind genau deswegen die richtigen Forderungen. Also das ist eine Kampagne, das ist was anderes als Sachen, die auch ich ansonsten betreibe. Ja. Es ist ganz bewusst der Versuch, gewisse inhaltliche Grundsätze zu formulieren, von denen wir keinen Millimeter abdrücken werden, und trotzdem zu versuchen, das auf eine möglichst breite Basis zu stellen. Das heißt, um nur zwei Beispiele zu nehmen, womit wir ganz dezidiert Leute ausschließen durch unsere Forderungen, das ist diese eindeutige pro-israelische Positionierung. Und das Zweite, das ist gegenüber so christlichen Evangelikalen, homosexuellen Rechte. Das sind zwei Punkte, wo mehrmals an uns herangetragen wurde, müsst ihr das immer so in den Vordergrund, warum immer Israel und so, das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist so, Schwule und weiß man nicht, und wir sind da ja auch skeptisch, und ja, natürlich sollen die nicht umgebracht werden, aber, und das sind beides Punkte, wo wir keinen Millimeter abweichen werden. Sobald sowas an uns herangetragen wird, verstärken wir das mal ja in die Richtung inhaltlich. Um den Leuten ganz deutlich zu machen. Nationalismus, was ist damit? Was ist mit Nationalismus? Was ist mit Leuten, die sich dahinter stellen und deutsch national sind? Aber gibt es da so Idioten? Gibt es keine. Wegen, aufgrund unserer pro-israelischen Positionierung ist mir niemand bekannt, der sich damit solidarisieren würde. Also ich kann das für die österreichische Verhältnisse sehr eindeutig sagen. Es glauben viele, es gab immer so den Vorwurf, ihr betreibt die Arbeit der Rechten, weil ihr hetzt gegen den Islam. Wir hetzen nicht gegen den Islam, sondern wir hetzen gegen, ich weiß, ich versucht das nur mit reinzunehmen. Wir hetzen gar nicht, sondern wir kritisieren die Islamische Republik Iran, die sich selber so nennt. Ja, das ist ja, wir nennen die nicht so, die nennt sich Islamische Republik Iran. Und es ist so, dass die Rechtsradikalen in Österreich diese Islamische Republik Iran einfach unterstützen. Strache, Haider, solche Leute, die sind in Iran gefahren, haben dort irgendwie gesagt, ja, Ahmadinejad, guter Mann. Ich meine, klar, der leugnet auf den Holocaust. Was soll man an dem auszusetzen haben? In Deutschland ist die Situation genauso, die NPD. Im wirklichen harten Neonazi-Bereich, die verkaufen T-Shirts mit Ahmadinejad. Die finden den super, das ist ein Held für den. Die ganze Holocaust-Leugner-Szene aus Österreich und Deutschland, viele von denen haben nicht nur Asyl beantragt im Iran, die haben es auch bekommen. Ganz viele von denen sitzen heute in Teheran und betreiben dort mit staatlichen Geldern ihre Holocaust-Leugnung, ihre ganz offen nationalsozialistische Propaganda von Teheran aus. Ja. Was übrigens auch gut zeigt, es gibt oft so das Argument, ach, das mit dem Antisemitismus, das ist nur zur Ablenkung von innenpolitischen Schwierigkeiten und so. Die Finanzierung von diesen Leuten bringt denen innenpolitisch null. Ja. Damit finanzieren sie Propaganda, die hier in Deutschland dann, ich meine nicht, dass du das sagst, ich nehme das immer nur als Anlass, was mir da noch einfällt zu sagen. Es gibt also keine irgendwie Rechtsradikalen, die sowas irgendwie unterstützen würden. Ja. Unter anderem wegen dieser ganz dezidierten pro-israelischen Positionierung. Ja. Das ist immer die beste Möglichkeit, um Nazis davon auszuschließen, dass sie da irgendwie mit auf den Zug springen wollen oder so. Ja. Ich wollte hier nur sagen, es gibt Nationalisten, die das unterstützen, und natürlich, also, ist doch völlig klar, jeder Nationalist, jeder deutsche Nationale hat nichts mit Israel zu tun, außer sich reinzuwaschen oder sonst wie. Also Nationalisten gibt, haben haufenweise. Es gibt in diversen Kampagnen, unter anderem gegen den Iran völlig zu Recht und auch für Israel damit, gibt es Leute aus Parteien, wo man sich fragen muss, die persönlichen Leute dürfen das alles gerne machen, aus Parteien, wo man sich fragen muss, als Mensch, der für Israel, für das Existenzrecht Israel ist und gegen das Regime im Iran, wo man sich fragen muss, kann man sowas hinnehmen? Was meinst du, die CDU? Oder? Es gibt zum Beispiel FDP-Leute, und jeder, der die Geschichte anguckt, muss sehen, die FDP ist im Sammler als ein Auffangbecken der NSDAP gewesen, und das ist bis heute. Das ist bis heute natürlich nicht, das ist ja Quatsch. Also ein Teil der FDP war fortschrittlich, ein Großteil der FDP ist ein Auffangbecken der NSDAP gewesen, und das ist gewesen, bis heute, ja. Mit ihren absolut antisemitischen, absolut nationalsozialistischen, ja, Haltungen, die sie bis in den Bundestag vertreiben. Und mit solchen Parteien muss man überlegen, ob mit denen Bündnis machen oder nicht, oder ob ich die Diskussion anders stelle. Wir freuen uns sehr, dass es inzwischen Unterstützer aus der CDU gibt. In der CDU gibt es üble Antisemiten. Ja? Wir freuen uns sehr, dass es einzelne Unterstützer aus der FDP gibt. Wir freuen uns auch sehr, dass es ein paar von den Grünen gibt und so weiter und so fort. Ich selber finde die Parteien alle scheiße, aber darum geht es dabei überhaupt nicht. Also ich kann mit den allen nichts anfangen, aber das ist völlig egal in diesem Zusammenhang. Da ist es sehr gut, dass man gerade aus gesellschaftlich einflussreichen Bereichen einzelne Leute findet, die diese Forderungen mittragen. Darum geht's. Wenn das dann vielleicht auch noch in diesen Parteien zu einer Diskussion dafür, dass diese Leute mit diesen Forderungen, zum Beispiel auch mit diesen dezidiert pro-israelischen Forderungen, vielleicht eine Debatte in ihren eigenen Organisationen auslösen, wunderbar, bin ich auch sehr glücklich. Aber nochmal, das Wesen von so einer Kampagne ist, dass man da zugegebenermaßen nicht sehr zimperlich ist und keine großen Berührungsängste hat. Wenn es wirklich Leute sind, also wir haben in Österreich haben wir eine ganz klare Politik, immer wenn wir irgendwas machen, schreiben wir sämtliche Parlamentsparteien an, mit Ausnahme von zwei, nämlich BZÖ, FPÖ. Rechtsradikale, gibt es keine Zusammenarbeit, Punkt aus. Noch niemand bei uns in der Kampagne hat das eine Sekunde in Frage gestellt. Da gibt es einfach nichts. Genauso wird das hier gehandhabt. Alle Parteien, bis hin CDU, CSU und was rechts davon ist, damit haben wir nichts zu tun. Wollen wir nicht, machen wir nicht, die sprechen wir gar nicht an, versuchen wir gar nicht erst. Ich kenne das Problem, Veranstaltungen von mir werden häufig von so Organisationen beworben, was jetzt keine dezidierten Neonazis sind, aber wo vollkommen klar ist, die formulieren eine Kritik am Islam, die mit dem, was ich mache, nichts zu tun hat. Wenn ich den Islam kritisiere, und übrigens nicht nur die Islamische Republik Iran, sondern den Islam, ja, dann mache ich das in einer emanzipatorischen, aufklärerischen Absicht. Ja. Ich kritisiere diesen Islam ausgehend von so Ideen wie, weil vorhin gefragt wurde, warum sich mit irgendwelchem Leid von anderen Menschen beschäftigen. Ich kritisiere das ausgehend vom marxischen kategorischen Imperativ aus dem Jahre 1844, nämlich alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein geknechtetes, verlassenes, verächtliches, ausgebeutetes und geschundenes Wesen ist. Diese Leute kritisieren den Islam, weil sie Rassisten sind. Ja? Die haben in der Regel auch gar kein Problem mit dem Islam, solange er, wie sie dann auch formulieren, da unten ist, ne, weil da, wo er hingehört, sondern die haben Probleme, wenn er hier im sogenannten christlichen Abendland plötzlich auftritt. Ich finde, also ich, und die finden, also und bei der FPÖ gibt es so Formulierungen, man muss den Islam dahin zurückwerfen, wo er hingehört, also hinters Mittelmeer. Das ist rassistisch, nicht weil jetzt da irgendwie der Islam kritisiert würde, das machen sie in der Regel gar nicht, sondern weil sie den Menschen hinter Mittelmeer den Islam zumuten wollen. Und das will ich eben nicht. Ja, ich kenne haufenweise Leute aus allen möglichen arabischen Ländern, die hassen Allah wie die Pest und den Islam, die wollen damit nichts am Hut haben. Die werden von diesen Leuten quasi zwangsmuslimisiert, die kommen aus der Gegend, also sind das Moslems. Nein, ganz viele von denen sind keine Moslems und wollen nicht nur so dschihadistisch-islamistische Ausprägung des Islams nicht, sondern gar keine. Die wollen säkulare, freie Zustände haben. Und naja, also da ist die Abgrenzung aber watschen einfach. Eigentlich wollte ich sagen, so, wie heißt das denn? Wir haben vorhin drüber geredet, das Pax Europa. Die machen manchmal Werbung. Ich habe gestern in Jena einen Vortrag gehalten, islamischer Antisemitismus und seine Rezeption in Europa. Der wird auf der Website von Pax Europa beworben. Ja, was soll ich jetzt machen? Kann ich auch nicht viel drüber zu machen. Entweder kennen die dann meine Position nicht oder weiß ich nicht, wenn so jemand dann kommt zu einer Veranstaltung und da irgendwie Quatsch erzählt, dann sagt man halt was dagegen und sagt, das ist rassistische Islamkritik und das ist aufklärische Islamkritik und das kann man dann argumentieren und dann ist die Sache geklärt. Da braucht man gar keine Angst haben, glaube ich. Okay. Zu haben. Ja, also ich habe nochmal zwei Fragen also zur aktuellen Situation. Das eine ist, ob du vielleicht so eine kurze Einschätzung zur Rolle der Hisbollah im Iran und im Libanon vielleicht sagen kannst, was das, wenn sich die Situation jetzt nicht entschärft, was ich da tun kann, ob jetzt irgendwie Nasrallah da furchtbar geschwächt werden würde, wenn... ob Nasrallah was? Das war jetzt akustisch. Also wenn der, ob der jetzt vielleicht furchtbar geschwächt werden würde, wenn jetzt also das Regime wirklich in die Knie geht oder so. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt alles spekulativ, aber wie würdest du das einschätzen für den Fall, dass diese Proteste jetzt... ob gewalttätig oder nicht, verschlagen werden, das Regime noch mal ein bisschen mehr radikalisiert, vielleicht auch eine andere Dinge, die Führungsposition einfliegen, wie dann die Rolle in der internationalen Politik, ob die sich vielleicht auch so stark ins Abseits drücken, dass sie dann wirklich mit starken Funktionen rechnen müssen, und auch im Hinblick auf die Bombe, also ob da was dann mit der Bombe wäre. Also ob die dann vielleicht noch schneller käme oder ob sie noch weniger, vielleicht doch nicht so schnell käme. Also die Spoiler-Frage ist mir fast lieber, weil die anderen Sachen sind notwendigerweise Spekulationen. Ne? Also das ist das Wesen von solchen Prozessen, wie sie da jetzt stattfinden, die was Revolutionäres an sich haben, ist, dass in Wirklichkeit niemand vorhersagen kann, wohin das führt. Das entwickelt so eine Eigendynamik, dass man nicht weiß, in welche Richtung sich das entwickelt. Wenn ich irgendwas sagen müsste, ist es leider eine sehr traurige Antwort. Ich glaube, das Wahrscheinlichste ist, dass in absehbarer Zeit es zum massiven Einsatz von Gewalt kommt, vor allem von den Revolutionsgarden, und dass sie versuchen werden, mit gewalttätigen, und das heißt letztendlich wirklich militärischen Mitteln, diese Bewegung zu zerschlagen. Ja? Und das werden sie natürlich schaffen. Also die Leute, die dort jetzt protestieren, haben denen nichts entgegenzusetzen. Ja, es gibt so ein paar Leute, die bewaffnet sind und so. Ich habe eine wichtige Oppositionsgruppe noch vergessen. Ich habe was über die Kurden gesagt. Es gibt aber insgesamt den sogenannten Nationalitätenkongress. Das ist der Versuch, also wo Kurden, Aseris, Araber, Belutschen und was weiß ich was da es gibt, gemeinsam diesen Nationalitätenkongress zu organisieren. Und viele von denen haben wirklich bewaffnete Gruppen auch im Iran. Die könnten sich da so ein bisschen zur Wehr setzen, aber nicht wirklich. Also letzten Endes hätte diese Oppositionsbewegung einer militärischen Zerschlagung der Bewegung nichts entgegenzusetzen. Das würde es würde ein Massaker werden. Ja, es würde ein wirklich regelrechtes Blutbad werden, wo also das auch viel schlimmer wäre als zum Beispiel diese Niederschlagung in China, in Tiananmen und so. Also man muss da wirklich mit rechnen, dass es zum massiven Einsatz von Gewalt kommt. Ich fürchte, dass das im Augenblick die wahrscheinlichste Perspektive ist. Aber ein Grundmotiv materialistischer Kritik ist, dass man immer hofft, nicht recht zu behalten. Ne? Das ist, an dieser Zerschlagung würden nicht nur die Revolutionsgarden beteiligt sein, sondern auch Hisbollah und Hamas. Das ist jetzt schon so, und es war auch schon in der Vergangenheit so, dass vor allem Hisbollah-Kämpfer im Libanon quasi als Repay für ihre Ausbildung, die sie im Iran erfahren haben, für die materielle und auch waffenmäßige Unterstützung, die sie erfahren haben, zeitweise in den Iran zurückgehen und sich da gerade an solchen Sachen wie Niederschlagen der Protestbewegung beteiligen. Vor 10 Jahren, als die großen Studentenunruhen waren, ist das zum ersten Mal einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Also von damals weiß man, dass maßgeblich an der Niederschlagung Hisbollah-Leute beteiligt waren aus dem Libanon. Also die erst ausgebildet wurden im Iran, dann im Libanon eine Zeit lang gekämpft haben und dann sozusagen rückgerufen wurden vom iranischen Regime, um die iranische Studierendenbewegung zu massakrieren letzten Endes. Dementsprechend, ja, wenn sich diese Leute durchsetzen im Augenblick, die das versuchen, wird das zu einer Stärkung sowohl der Hamas als auch der Hisbollah führen. Wenn die sich nicht durchsetzen, ja, dann führt das zu einem massiven Problem für diese Leute, weil auch einfach die materielle Unterstützung wegfallen würde. Für die Hamas ist das jetzt kein Existenzproblem, weil diese Zusammenarbeit auch relativ neu ist. Früher war das immer so ein bisschen überschattet von diesem Gegensatz zwischen Sunniten und Schiiten und noch ein paar anderen Sachen. Außerdem hat die Hamas auch einfach noch andere Unterstützer wie Saudi-Arabien, was der große Konkurrent vom Iran ist. Für die Hisbollah wäre das vielleicht nicht existenzbedrohend, aber wäre ein wirklich massiver Einschnitt und Einbruch und würde sie einfach abschneiden von ihrer wichtigsten Unterstützung und Zulieferung. Die wären dann halt noch stärker auf Syrien angewiesen und so, aber Syrien unterstützt die Hisbollah, aber der Iran ist quasi der eigentliche ideologische, militärische, finanzielle Mentor. Aber wie gesagt, im Augenblick fürchte ich, dass die sich selber durchsetzen und das, es haben ja, also man kann sich ja angucken, wer allen Ahmadinejad zur Wahl gratuliert hat. Ne? Dann weiß man, mit was für Leuten das man da zu tun hat. Die ersten waren natürlich Hisbollah und Hamas, die also ganz klar nicht nur das iranische Regime als Ganzes irgendwie toll finden, sondern offensichtlich genau diesen radikalsten, revolutionären, vorwärtspreschenden Flügel ganz toll finden. Dann war das international so Leute wie die Helden der globalen Linken in Lateinamerika, Hugo Chavez. Hugo Chavez war einer der ersten, der Ahmadinejad zu seiner Wahl gratuliert hat. In Österreich waren es die üblichen Verdächtigen der anti-imperialistischen Koordination, so eine kleine linke Spinnergruppe, die aber international aktiv ist und deswegen nicht so ganz unbedeutend. In Deutschland gab es, glaube ich, die mit Abstand ekelhafteste Gratulation, die man sich nur vorstellen kann, von einem ehemals linken Journalisten, nämlich Jürgen Elsässer. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, man musste wirklich kotzen, wenn man das gelesen hat. Er gratuliert Ahmadinejad zum Wahlsieg und fängt dann an, über die Oppositionsbewegung im Iran zu schreiben und sagt, ja, das sind halt ein paar Disco-Miezen, ich weiß nicht, ob ich es wörtlich zusammenkriege, Disco-Miezen, Strichjungen des Finanzkapitals und noch eine dritte Formulierung, die dort, irgendwas mit NATO-Anhänger oder irgendwie sowas, ja. Und es ist gut, dass das Regime von Ahmadinejad ein paar von ihnen, von den Strichjungen des Finanzkapitals, vorsorglich schon mal in einen Darkroom befördert hat. Mir fällt da wirklich nichts mehr zu ein. Das ist so komplett jenseitig. Und am Schluss gibt es noch einen Trinkspruch auf den Führer. Ja, so. Ich werde heute Abend ganz unislamisch eins Liebowitz auf dem Wahlsieg Ahmadinejad trinken oder irgend so was. Also das ist, ja, wie gesagt, da fällt mir nichts mehr zu ein. Das, vorgestern in der Veranstaltung in Leipzig hat irgendjemand gesagt, ja, der Linken fällt nichts ein zu der Situation im Iran und so. Ich habe gesagt, das stimmt nicht, leider fällt ihnen was zu ein und nämlich genau sowas. Und da wäre es mir lieber, dass ihnen nichts zu einfallen würde. Zur Bombe, ja, wie gesagt, keiner von den diesen Regimevertretern wird von dem Nuklearwaffenprogramm abgehen. Das ist quasi eine kollektive Entscheidung gewesen. Alle unterstützen das. Aber diese Fraktion um Ahmadinejad ist auch, was diese Frage angeht, einfach einen deutlichen Ticken gefährlicher. Die sind noch irrationaler und wahnsinniger als die anderen. Es gibt, das hat dann doch auch durchaus theologischen Differenzen zu tun. Es gibt auch bei den Ayatollahs solche und solche. Und es gibt halt Es gibt so diese alteingesessenen Ayatollahs, die auch diese alteingesessenen Leute wie Rafsanjani, wie auch Khatami, wenn es ein bisschen liberaler wird und so, unterstützen. Und da gibt es wenige, aber eben auch einflussreiche Ayatollahs, die sitzen alle in Qom, das ist so das spirituelle, theologische Zentrum dort, wie Mesbi Yazdi heißt der eine. Das ist so der wirkliche Mentor von Ahmadinejad. Und der vertritt eine apokalyptische Interpretation des schiitischen Islam und lehrt, als etwas, also lehren die alle die Wiederkehr des 12. Imams, das Mahdi, also quasi des schiitischen Messias. Aber diese Leute verbinden das halt mit dieser apokalyptischen Vorstellung, die sagen, der 12. Messias kommt wieder, wenn die Welt sozusagen im völligen Chaos versinkt. Und in vielen Interpretationen heißt das, wenn die Endschlacht um Jerusalem stattfindet. Und das ist keine theologische Spinnerei. Diese Leute meinen das todernst. Die betreiben seit 30 Jahren genau eine Politik, die darauf abzielen soll. Und Ahmadinejad ist einer der glühendsten Anhänger genau von diesem Mahdi-Glauben, von dieser apokalyptischen Version des Mahdi-Glaubens. Das heißt, bei dem kann man wirklich überhaupt gar nichts ausschließen. Das kann man letzten Endes meiner auch nicht, aber da wäre der Spielraum irgendwie auch für sowas wie, man übt Druck aus, das führt dazu, dass sie irgendwie rational darauf reagieren und versuchen, ihr System zu erhalten und so, da ist der Spielraum größer. Bei jemandem wie Ahmadinejad kann man das schlicht und einfach vergessen. So, das ist, da gibt es keinen Spielraum, bei dem würde ich ganz einfach davon ausgehen, der verfolgt das Ziel, die Nuklearwaffen zu haben und sie letzten Endes gegen seinen eigentlichen Erbfeind, gegen Israel, wirklich einzusetzen. Das ist völlig irre, das ist völlig wahnsinnig, das ist auch selbstmörderisch. Aber leider wissen wir seit der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus, dass Antisemitismus sich wirklich derart radikalisieren kann, dass er erstens zur Ermordung von Millionen Menschen führt und zweitens, dass er den Untergang der Protagonisten des Antisemitismus mit einkalkuliert. Also dieses Selbstmörderische, das ist ein Wesenselement von solchen apokalyptischen Antisemiten. Ne? Und das, ja, das ist eine grauenhafte Vorstellung. Und man kann sich vorstellen, wie in Israel darüber diskutiert wird. Ja. Und in Bezug auf die Nuklearwaffe, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon mal gesagt habe, El Baradei, der bisher sehr zurückhaltend das immer nur formuliert hat und sehr verklausuliert, also wenn man die Berichte von der IAEO gelesen hat, wusste man auch, okay, klar, die bauen Atomwaffen, ja, aber die haben das nie so da reingeschrieben. Die haben das mal so formuliert, dass jeder, der weiß, worum es da geht, das so interpretieren musste, dass das also ganz klar ist, dass die IAEO davon ausgeht. Jetzt der Chef der IAEO, ja, geht davon aus, dass sie die Technologie anstreben, um Nuklearwaffen zu bauen. Das Thema Iran ist kein erfreuliches. Können wir noch zwei, drei Fragen machen? Oder? Genau, und dann wollen wir. Dann machen wir jetzt noch zwei, drei Fragen, die letzten Fragen. Also bitte, da war noch eine. Ja, ich wollte nochmal auf das eingehen. Dass der Effekt, dass die deutschen Konzerne sind mit der größten Unterstützer, auch die deutsche Politik sind die größten Unterstützer des Irans. Deutsche Konzerne liefern unheimlich, also deutsche und österreichische, vor allem deutsche Konzerne liefern unheimlich viel wichtige Materialien im Iran etc. Also ist ja jetzt eigentlich hier auch die Leute, die sich jetzt hier, Menschen, die im Iran was verändern wollen, unterstützen wollen, irgendwie gefragt hier in Deutschland, was zu unternehmen. Also hier vor Ort irgendwas. Was tun, was siehst du da für konkrete konkrete Handlungsmöglichkeiten, was man jetzt irgendwie. Also ich habe das in Grundzügen schon gesagt und ich denke auch immer, dass Leute mündig genug sind, sich selber zu überlegen, wie sie ihre eigenen politischen Ansichten versuchen können, in die Tat umzusetzen. Ich will da immer gar nicht so als Politberater irgendwie aufzeigen. Es ist ja eh naheliegend, weil es immer das Gleiche ist. Man hat politische Ziele und Vorstellungen, die versucht man mittels Öffentlichkeitsarbeit, politischen Druck, sich zu organisieren und so weiter und so fort, der Unterstützung von Initiativen, die bereits existieren, und der Initiierung und Gründung von neuen Initiativen, seine eigenen politischen Anliegen voranzubringen. Wie man das konkret im Einzelnen irgendwo macht, das müssen sich die Leute selber überlegen. Und wenn sie es ernst meinen, dann werden sie sich das auch selber überlegen. Da brauchst du nicht so eine paternalistische Parteiführung, die sagt, hier, so machen wir es. Ja, ich habe eine Frage, aber ich wollte was zu der Opposition sagen. Ich habe manchmal schon Fragen das geführt, dass den Leuten nicht klar ist, dass in Iran Opposition in dem Sinne, was es hier in Deutschland gibt, nicht gibt. Es gibt im Parlament hier die Regierung und automatisch die anderen Parteien bilden die Opposition. Aber in Iran, in dem Parlament, da gibt es keine Parteien. Es gibt die einzelnen Abgeordneten, die einzeln gewählt werden. Natürlich, wie du gesagt hast, die werden alle erstmal abgecheckt komplett, ob es praktisch für die Regierung sind. Und es gibt einfach keine Opposition. Und genau deswegen sind es auch die Opposition, die es auch gibt, entweder arbeiten im Untergrund oder, wie du gesagt hast, im Ausland. Und genau deswegen sind die auch so wichtig. Weil die in Iran, die können von eigener Kraft das nicht machen, weil eben die militärische Kraft so stark ist. Die können das einfach niederschlagen. Und von deswegen ist es auch so wichtig, dass es auch mal im Ausland das im Handeln drin macht. Da kann man dann mit einem schönen alten autonomen Slogan enden, in Bezug auf die Opposition, ohne Geld, ohne Waffen ist es nicht zu schaffen. Das stimmt leider auch in Bezug auf das iranische Regime. Das ist ja das Traurige sozusagen, weil im Augenblick es nicht danach ausschaut, dass genügend Geld und Waffen vorhanden sind, um sich wirklich auf so einen Showdown, der offensichtlich von der Gegenseite angestellt wird, den irgendwie bestehen zu können. Und klar, ja, die Parteien, es gab früher Parteien, auch noch unter dem islamischen Regime, es gab vor allem dann diese neu gegründete islamisch-republikanische Partei, irgendwann hat man die dann alle verboten und so, was auch mit internen Machtkämpfen zu tun hatte. Wen das weiter interessiert, kann ich nochmal nachdrücklich auf diesen Sammelband verweisen. Der kostet immer noch 20 Euro, aber er kostet im Buchhandel 30 Euro. Und das hier gibt es ganz günstig um 10 Euro. Wenn noch jemand handeln will, gehe ich bis 7 runter. Das sind die Einkaufspreise. Aber vor allem in dem Iranband, es werden dort eine Reihe von Sachen, die wir jetzt nur angeschnitten haben, ausführlich dargestellt. Zum Beispiel gibt es, wegen den Parteien fällt mir das gerade ein, einen ausführlichen Artikel von Waid Wadatak, der sowohl die Ideologie als auch die Herrschaftsstruktur im Iran nochmal auflistet und auseinandernimmt. Es gibt ein unglaubliches Institutionengeflecht, was aber eben überhaupt nicht bedeutet, dass es deswegen irgendwie demokratische Zustände gibt. Und das sind so Sachen, also wo im Westen dann einfach Missverständnisse oft existieren. Und man hört, ah, Parlament, nur ist ja nicht so schlimm dann und so. Und genau, das schaut genauso aus, wie du das gerade beschrieben hast. Und jetzt okay. Trinken gegen die Mullahs. Ja, jetzt würde ich schließen. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank auch dir, Stefan. Und ja, schönen Abend noch.